Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, hallo miteinander. Wir wollen heute mit dem Maha, dem Martin und dem Ali Cologne und dem Dunkelzahn und vielleicht noch dem einen oder anderen über das Thema Klarnamen im Liquid Feedback oder was reden. Und meine Hoffnung wäre, dass wir da ein hohes Diskussionsniveau ohne Killerargumente hinkriegen, die ja in dem Bereich sehr, sehr beliebt sind. Und dazu sollten wir vielleicht zuallererst mal anfangen mit der Frage, was ist denn eigentlich ein Klarname, was ist ein bürgerlicher Name, wie identifiziert man sich im System und so. Wer mag denn als erster was sagen? Martin. Ja, gern. Also ich finde ja die Bezeichnung Klarname schon eigentlich, das ist ein unzutreffendes Wort, eigentlich so eine Art Neusprech. Denn was soll das sein, Klarname? Klar für wen? Also es ist ja sowieso so, dass auch jetzt Pseudonyme in Liquid Feedback nur sichtbar sind für die Nutzer. Also da ist schon überhaupt kein klar nach außen zum Beispiel. Ne? Das ist also schon mal ganz klar. Und der zweite Punkt, den ich habe, der ist halt der, also meiner Meinung nach müssen Nutzer in Liquid Feedback klar identifizierbar sein. Also muss klar sein, wer ist. Die Leute sollten auch nach Möglichkeit erreichbar sein, per E-Mail oder so, was ja jetzt auch nicht gegeben ist. Aber wenn es wirklich verlässliche Ergebnisse geben sollen, müssen die Leute schon irgendwie identifizierbar sein. Das muss aber natürlich nicht über einen bürgerlichen Namen erfolgen, denn solche Namen sind ja Schall und Rauch. Und ich habe jetzt auch nicht vollstes Vertrauen in Personalausweise und so. Also das ist vielleicht jetzt nicht sinnvoll. Aber was eben schön wäre, wenn alle irgendwie identifiziert und akkreditiert sind, egal was sie dann für einen Namen haben im System. Also ich bin der Meinung, sowas sollte passieren, also eine Akkreditierung. Und dann weiß man eben, ja, das sind alles reale Personen, keine Sockengruppen und so. Und jemand kennt die auch, also jemand, zu dem ich dann Vertrauen habe, hat die vielleicht schon mal gesehen oder so. Ja, und dann ist eigentlich soweit alles erfüllt. Und dazu braucht man jetzt keinen bürgerlichen Namen, denn was hilft mir das, wenn da jetzt irgendwie Peter Müller steht? Ich selbst kenne schon zwei Peter Müllers. Und es gibt auch noch einen Politiker, der so heißt. Also das ist nicht hilfreich. Also was eigentlich sein sollte, wäre eine Identifizierbarkeit. Und darum geht es eigentlich. So ähnlich ist es ja auch vom Parteitag, ne? Da kommst du ja auch rein und da wird mal festgestellt, irgendeine Vertrauensperson überlegt sich das, wer du bist, und dann kriegst du so ein Bändchen und ab dann darfst du mit abstimmen. Hat da jemand Einwände gegen so eine Vorgehensweise? Einwände im engeren Sinn habe ich nicht. Aber ich sehe einerseits irgendwie diese Diskussion. Es geht, glaube ich, allen darum, dass sie verifizierte Liquid-Benutzer haben wollen, wo sichergestellt ist, dass echte Personen dahinter stehen. Dass das gleichzeitig diskutiert wird, dass eine Verbindung zwischen der real existierenden Person, die auf der Straße identifiziert werden kann, mit dem Liquid-Benutzer stattfinden muss, das ist eine andere Diskussion, finde ich. Und für verifizierte Benutzer bin ich auf alle Fälle. Ob ich da tatsächlich irgendwie eine Verbindung mit meiner Lebenswirklichkeit haben will, ist eine andere Frage. Also je nachdem, welches Akkreditierungsverfahren man verwendet, hat man halt das Problem, dass man zum Beispiel einem sehr kleinen Personenkreis vertrauen muss, dass er das richtig gemacht hat, die Akkreditierung, was zum Beispiel heute in Liquid ist, weil wir müssen dem kleinen Personenkreis der Admins vertrauen, dass sie das vernünftig machen. Wenn hingegen bei Klarnamen, also so wie ich das Konzept sehe, das so ist, dass tatsächlich für jeden öffentlich einsehbar ist, welche reale Person zu welchem Account gehört. Und dadurch halt für jeden das nachvollziehbar ist, dass die Person korrekt akkreditiert ist, halt auf Kosten jeglicher Möglichkeit zur geheimen Abstimmung. Oder in diesem System zumindest. Geheime Abstimmung ist sowieso nicht drin. Also das ist ja klar. Darüber diskutieren wir ja nicht. Ne? Also geheime Abstimmung ist nicht der Diskussionspunkt. Das geht sowieso nicht. Einspruch. Lass uns mal, ich denke, wir sollten da nachher nochmal drauf zurückkommen, aber lass uns nochmal einen Moment überlegen, wie das mit der Akkreditierung ist. Also, wie ich jetzt heiße, das weiß hier wahrscheinlich überhaupt niemand, jedenfalls nicht von den Anwesenden. Unter Monopol bin ich hinreichend gut bekannt, also mindestens allen hier Anwesenden. Wie könnte man aber sicherstellen, dass du mir zum Beispiel jetzt vertrauen kannst, dass ich genau der bin und nicht irgendjemand anders. Da dieser Akkreditierungsschritt, da ist doch was dahinter und da haben wir doch manchmal ein komisches Gefühl und manchmal fühlen wir uns irgendwie sehr wohl. Wo ist denn da für dich die Grenze, Dunkelzahn? Also für mich ist es halt vor allem, also für mich sind zwei Aspekte halt problematisch. Also das eine ist halt, dass zum Beispiel bei dem System, dass wir die Klarnamen überall anzeigen, jeder, der einen Zugang hat, kann meine Entscheidungen eventuell auch, also na, eigentlich muss ja meine Entscheidung auch mit mir in Verbindung bringen. Ja, was relativ ungünstig ist, wenn irgendwie mein Nachbar meine Entscheidung doof findet, so doof findet, dass er mir dann morgen auflautet und mir eine reinhaut, dann finde ich es recht unlustig. Oder wenn man plötzlich den Verfassungsschutz an den Fersen hat oder was auch immer, also gibt ja diverses in der Richtung. Hingegen das Problem der anderen Sache ist halt, dass ich einem kleinen Personenkreis vertrauen muss. Je kleiner der ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, desto leichter ist es, dass der irgendwie korrumpiert wird in irgendeiner Weise. Okay, ist das auf dem Parteitag, wird das auf dem Parteitag allgemein als Problem empfunden, dass da eine Gruppe von Leuten hinter dem Tisch sitzt und das tut? An der Stelle wollte ich irgendwie auch nochmal irgendwie dran erinnern, dass soweit ich diese ganze Klarnamensdiskussion bis jetzt verfolgt habe, immer die Frage ist, wie kriegen wir Sockenpuppen raus? Mit einer Akkreditierung, die verteilt stattfindet, kann ich auf jeden Fall feststellen, dass ich es mit echten Menschen zu tun habe. Ob die nun den Namen nutzen, der im Liquid steht oder einen anderen oder der auf dem Ausweis steht oder einen anderen. Das ist relativ egal, aber ich habe zumindest mal sichergestellt, ich habe eine Person aus Fleisch und Blut vor mir, die bekommt jetzt einen Liquid-Zugang. Genau, also dann möchte ich unbedingt zustimmen. Also das ist eben genau das Wesen der Akkreditierung und die sollte eben verteilt passieren. Also es soll nicht eine ganz kleine Gruppe von Leuten sein, sondern das sollte wirklich, wie Buck ja vorhin gesagt hat, verteilt passieren. Das heißt, man geht zu einer Akkreditierungsversammlung, sagen wir mal, das kann irgendwie eine Bezirksversammlung sein oder eine Kreisversammlung oder also eben eine Gebietsversammlung, auch ein Landesparteitag oder so. Und da lässt man sich halt entsprechend akkreditieren, eben auch für das Liquid-System. Und am besten auf einer sehr niedrigen Ebene, wo die Leute sich kennen. Und dann weiß man eben, den gibt's, der ist bekannt dort und das kann man ja auch in den Account reinschreiben, dass der sich da und da vorgestellt hat. Und dann weiß man, da ist der aufgetreten und bekannt und damit hat man das verteilt, also auf sehr viele Schultern verteilt und damit muss man nicht einer kleinen Gruppe vertrauen, die eventuell irgendwie was hat. Also wir gehen hier gerade nicht so wirklich auf nur kurz fragen, deswegen würde ich noch eher darauf eingehen. Also da denke ich, ist das nicht so problematisch, weil die Gruppe einerseits relativ groß ist und andererseits bei dem, was sie tut, zumindest so teilweise beobachtet, weil Steher Leute davor, die gucken die an. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie doofe Dinge tun, geringer. Und deswegen vertraut man denen wahrscheinlich eher, als weil sie jetzt irgendwie fünf Admins, die irgendwo sitzen. Ja, ich bin noch darauf eingegangen, das ist doch genau der Punkt. So würde uns es da irgendwie weiterhelfen, also über die Gefahren reden wir gleich noch, da hatte Ali uns bestimmt was Spannendes zu erzählen, würde uns das da irgendwie weiterhelfen, wenn das was mit dem Eintrag im Personalausweis zu tun hätte? Also wenn der Name, der dort verwendet werden müsste, dann was mit dem Personalausweis zu tun hätte, haben wir da irgendjemanden im Auditorium, der Meinung ist, dass das ganz wichtig wäre und der uns vielleicht ein Argument dafür nennen könnte? Ja, mein Vorname ist Frank und ich werde sofort gelöscht. Wenn ich rede, werde ich gelöscht durch einen Administrator, denn meine Meinung wird hier in der Piratenpartei, obwohl ich Parteimitglied bin, nicht gewünscht. Mein richtiger Vorname ist Frank und man wird mich sehr schnell hier stumm stellen durch den Administrator, denn ich werde politisch verfolgt und ich habe genug Feinde, die einfach nicht wollen, dass Historiker... Naja, trotzdem ist es so. Ich werde sehr schnell hier gelöscht werden und es liegt nicht an meinen Inhalten, sondern an meiner Person. Okay, würde das etwas helfen, wenn jetzt hier der Kollege Frieden unter seinen persönlichen Namen auftreten würde oder irgendwie dafür gesorgt würde, dass er das unter seinem natürlichen Namen machen muss? Nein, die politische Verfolgung von man möchte auch nicht in der Piratenpartei eine tabufreie Diskussion, eine Diskussion aufgrund historischer Realitäten, sondern man möchte Tabus aufrechterhalten und Stigmatisierungen von Gruppen aufrechterhalten zum eigenen politischen Gewinn. Dafür gibt es Partikularinteressen, die diesen Vorteil nicht aufgeben möchten, denn es ist einfach zu viel Millionen und Milliarden Gewinn in dem Geschäft drin. Ich glaube, hier wird gerade eben einfach eine Diskussion gekapert und ich bin dafür, das zu tun, was er angekündigt hat. Genau. Dickes, fettes Derailing. Trägst du dazu bei, zu dieser Frage, oder du würdest vielleicht den Rest der Sitzung zuhören? Ich werde zensiert wegen meiner politischen Meinung. Mein Name ist Frank. Passt hier gerade nicht hin. So, trotzdem, würde uns das was helfen, wenn wir wüssten, dass wieder Frieden wirklich heißt? Nein, keineswegs. Hier geht es doch wohl eher um Inhalte und nicht um Namen, oder? Hä? Nein, die Frage war jetzt, wenn wir jetzt hier so eine Art Akkreditierung hätten, würde uns das jetzt irgendwas helfen, wenn wir wüssten, wie der wirklich heißt? Würde uns das irgendetwas bringen? Oder wäre es einfach schön, wenn wir wüssten, wer dieser Benutzer ist, ohne, also nur, dass wir ihn wieder identifizieren können, um dann beim nächsten Mal möglicherweise schneller zu dem Schluss zu kommen, dass hier blau angebracht ist? Ja, natürlich. Also klar, der bürgerliche Name würde uns was helfen jetzt? Der bürgerliche. Okay, nein, was würde uns der helfen? Nein, also das war jetzt gerade nicht so gemeint. Aber ich glaube, dass normalerweise, ich weiß ja nicht, es geht ja einmal darum, was steht im Liquid Feedback oder was kann die anderen erkennen und wer hat einen Zugriff auf die realen Daten. Und ich glaube schon, dass es vorteilhafter wäre, je größer man wird, dass es eine Stelle gibt, die ganz klar jeden Nicknamen mit einem bürgerlichen Namen oder sonst was in Verbindung bringen kann. Dafür müssen wir das Vertrauen innerhalb der Partei haben, haben wir ja jetzt auch, um dann halt zu sagen, wenn irgendwas passiert, kann man auch dagegen vorgehen. Das ist eigentlich das gleiche Denken, wie ich es bei diesem Thema ja auch habe. Also online muss es nicht unbedingt der Klarname sein, aber offline müsste die Person auf jeden Fall identifizierbar sein. Vielleicht erzählst du uns mal kurz den Grund, weswegen du diesen Ansatz hast. Das Problem ist, dass auch wenn er jetzt anonym ist, parteischädigendes Verhalten an den Tag legen kann. Und um ihn Maß zu regeln, ist es auf jeden Fall vonnöten, auch zu wissen, wer er denn als Parteimitglied ist. Wenn er denn in der Partei nur mit seinem Klarnamen bekannt ist, aber online mit einem anderen Nickname auftaucht, dann wird's eben schwierig. Auch wenn der Nickname immer derselbe wäre? Ich nicht sichergestellt. Also wenn man diesen Nickname verifizieren könnte, eindeutig, dann hätte ich auch nichts gegen Nicknames. Aber es geht um diese eindeutige Identifizierbarkeit. Und die ist mir eigentlich schon wichtig. Darf ich was dazu sagen? Ja, klar. Das Problem gab es doch schon vor 99, 2000, ja, so vor 12 Jahren im ERC-Netz. Am Anfang gab es da so solche Bots, die dann eben halt Rechte hatten, die haben nichts geschützt. Letztendlich lief das Ganze auf Authentifizierung im Netzwerk hinaus. Also technisch ist das möglich. Also da, wo es dann auch Probleme geben könnte, wenn mit Klarnamen aufgetaucht wird, also auch mit seinem privaten Namen, ist, dass je nachdem, was für eine Meinung die Person für sich vertritt, dann auch im Privaten bedroht werden könnte. Wie zum Beispiel beim Frieden. Also er hat sich ja nicht viele Freunde gemacht und wenn er mit seinem vollen Namen hier auftauchen würde, würde man das auch ins Privatleben tragen können und das ist eben die andere Seite der Medaille. Genau, das ist dir ja passiert. Ne? Ist ja gar kein abstrakter und konstruierter Fall, sondern das passiert ja durchaus. Ne? Also bei mir war eben das Problem gewesen, dass die Medien zu dem Thema, zu dem ich aufgetreten bin, einen Nickname nicht akzeptieren wollten. Also ich musste dann mit meinem vollen Namen auftreten. Es war ja auch so, dass ja bis zu diesen Berichten mein voller Name eigentlich kaum bekannt war, weil ich den auch nicht publik gemacht hatte. Und plötzlich wurde dann mein Nickname und mein voller Name erwähnt. Und ab dem Moment war ich eindeutig identifizierbar im Netz, auf allen Kanälen, wo ich eben mit diesem Nickname unterwegs war und ja, es machte mich plötzlich angreifbar. Und da spürte ich schon, dass es eben mit diesen Klarnamen sehr große Probleme geben kann. Aber wenn man eben ein bestimmtes Thema vertritt, wo man von vornherein weiß, dass es Emotionen weckt, man aber auch die Menschen draußen nur erreichen kann, wenn man mit seinem vollen Namen identifizierbar ist. Und das ist eben das Problem. Hatte ich dann leider diesen Weg nehmen müssen, notgedrungen. Ist das nicht der Preis der Prominenz? Na, ob ich jetzt prominent bin, das weiß ich nicht. Ich bin vielleicht in diesem Thema prominent. Das mag sein. Es ist auch so, dass eben ich mit diesem Thema sehr verbunden bin mit meinem Namen. Also wenn man den mittlerweile bei Google eingibt, dann ja, bin ich gebrandmarkt quasi. Das ist ein Problem von Liquid Feedback. Also ich glaube, das ist ein bisschen anderes Problem. Das ist mehr so das Problem, wie bringt man Sachen in die Presse und wie geht man mit der Presse um? Und nicht so sehr ein Problem von Liquid Feedback, oder? Also hätte ich jetzt in Liquid Feedback bei diesen ganzen, also nachdem ich jetzt unter meinem Nickname aufgetaucht wäre und hätte dieses Thema vertreten und bestimmte Inis unterstützt, und es wäre eine Pflicht gewesen, mit Klarnamen aufzutauchen, hätte ich genauso in diese Bredouille kommen können. Also du meintest jetzt bürgerlichen Namen, ne? Genau. Dann ist dein Briefkasten zugänglich, ne? Ja, kleiner Scherzrande. Ja, aber es ist wirklich so, bei einigen heiklen Themen ist es dann eben nicht von Vorteil, bei bestimmten Inis eben mit dem Klarnamen dann zu unterschreiben. Also da wäre ich auch persönlich dagegen. Also gegen eine Klarnamenspflicht? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ein Thema dann weitergetragen wird aus dem Liquid an die Öffentlichkeit und einer nimmt sich diesen Thema in der Öffentlichkeit an, dass er dann irgendwann mit seinem Klarnamen auftauchen muss oder sich vorstellt, das ist ein anderes Thema, aber das kann derjenige ja dann für sich selbst entscheiden. Aber intern sollte es bei bestimmten Abstimmungen, ich meine das jetzt nicht für alle, aber schon die Möglichkeit geben, das mit seinem Nickname zu machen, anonym dann. Nickname ist ja nicht anonym. Nickname ist ja pseudonym. Das ist ja was anderes als anonym. Also, wie gesagt, anonym und geheim, das ist immer so eine Sache, da hört dann irgendwie auch alles auf. Denn da sind wir dann beim Wahlcomputer. Aber pseudonym, gut, also das ist natürlich noch was anderes. Pseudonym ist ja genau das, wie wir hier gerade alle unterwegs sind, ne? Also hier hat jetzt keine irgendeine, außer dem Johannes, dem glauben wir jetzt einfach, dass er so heißt, wie er heißt, ne, aber überprüft hat das eigentlich auch niemand so richtig. Und ansonsten sind ja hier alle Leute mit ihrem grünen Pluszeichen unterwegs und dann kann man schon irgendwie das Gefühl haben, dass das morgen noch dasselbe ist wie heute. Wenn ihr mal eins über mir guckt, so ganz sicher kann man natürlich auch nicht wirklich sein, aber so ungefähr funktioniert es doch. Reicht uns sowas auch für Abstimmungen, mit denen man sich vielleicht mal irgendwie als Parteimeinung in die Öffentlichkeit trauen will? Also ich denke, für die Abstimmung an sich, für die wirkliche Abstimmung reicht das vollkommen. Wenn wir wissen, dass nur jeder Pirat einen Zugang hat, warum dann nicht ein Pseudonym? Möchtest du was sagen? Hahaha, glaube ich. An dem Punkt möchte ich anmerken, dass dieses grüne Plus kann an dieser Stelle hier jeder für sich selber generieren. Wenn dieses grüne Plus tatsächlich irgendwie nicht selbst unterschrieben ist, sondern von jemandem anderen, dann glaube ich durchaus, dass das ausreichen kann. Also wie gesagt, das ist ja im Prinzip, das wäre ja das gleiche wie beim Liquid Feedback. Dort gibt es einen eindeutigen Zugang. Dort ist eindeutig festgestellt, es ist ein Pirat. An der Stelle bin ich vollkommen einverstanden damit, dass wir irgendwie die Abstimmung komplett pseudonymisiert laufen lassen. Die Frage ist natürlich nach außen. Eigentlich ist nur das Problem nach außen, finde ich. Wenn wir nach außen gehen, brauchen wir eine Person, die ihr Gesicht dafür hinhält. Das ist einfach die Erwartungshaltung der Bevölkerung und der Politik, dass jemand dafür gerade steht, dass jemand dafür sein Gesicht hinhält, dass man etwas tut. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie innerhalb einen Klarnamen brauchen. Also ich finde den Klarnamen innerhalb gar nicht wichtig und ich finde auch gut, dass wir den nicht brauchen, weil man zu vielen Themen sich gar nicht mit Klarnamen unbedingt äußern will, um halt vielleicht diverse Shitstorms zu umgehen und vielleicht dem einen oder anderen ermöglicht, sich zu etwas zu äußern, wo er vorher sich gar nicht getraut hat, einen Kommentar drunter zu schreiben, weil er halt Angst davor hat, dann irgendwie in Shitstorm zu laufen. Auch wenn das meinetwegen unbegründet sein mag, aber er hat einfach die Angst gehabt und damit ist es besser. Er kann sich pseudonymisieren und er kann dann eine Meinung trotzdem äußern, die uns konstruktiv weiterhilft, statt dass es nicht äußerst aus Angst. Gehen wir aber nach außen, gehen wir zur Presse, hatten wir das Thema hier ja schon, ist es besser, wenn dann wieder der Klarname steht, weil irgendjemand muss dahinter stehen, sonst nimmt es die Öffentlichkeit nicht mehr ernst. Da würde ich ganz gerne mal drauf entgegnen. Wir müssen da auch mal differenzieren zwischen Klarnamen irgendwie auf Abstimmerseite und auf Initiatorenseite. Ich glaube, dass jemand, der eine INI irgendwie übers Quorum heben will, natürlich da irgendwie mit seinem Namen oder seinem Pseudonym oder wie auch immer sich zu äußern. Ansonsten wird sie unterstützt. Bloß wenn ich abstimme, dann denke ich mal, geht euch das irgendwie zum Großteil einfach nichts an. Das ist meine Entscheidung. Ich klicke mich da jeden Abend durch und INIs waren bisher ja sparsam. Ja, auf jeden Fall. Also Zustimmung an dem Punkt, dass man da nochmal differenzieren muss. Differenzieren aber auch nur deswegen, auch wieder aus der Sozialisation heraus, dass ein Mensch erwartet, dass wenn jemand so eine Indie macht, im Prinzip jemand sich dafür hinstellt und sagt, ich stehe dazu, dass ich die schreibe. Und gerade finde ich es aber eben nochmal, um das nochmal zu unterstreichen, wichtig, dass man unterschreiben kann, ohne sich bloßzustellen. Und ohne seine Adresse da, übertrieben gesagt, seine Adresse dahin zu schreiben und ohne da irgendwie den Shitstorm abkriegen zu müssen. Nur das Unterschreiben sollte auf jeden Fall pseudonymisiert, wenn nicht gar möglicherweise anonymisiert sein. Allerdings, wie gesagt, das INI einstellen ist, finde ich, ist auch wieder so eine eigene Entscheidung. Sagt man sich, okay, ich kann damit leben, dass halt mich 10 Leute nicht unterstützen oder 100, die mich kennen, weil sie mich nicht finden. Weil es gibt halt immer Leute, die einen nur deswegen unterstützen, weil sie einen kennen und nicht, weil sie die INI gut finden. Dann ist es okay, dann mach dann halt ein Pseudonym. Aber wenn du willst, dass du auch aufgrund deines Namens schon ein paar Leute dazu bringst, das überhaupt zu lesen, was da steht. Weil halt wissen, wenn der schreibt, dann ist es mehr was Gutes als, oder ist es voraussichtlich besser, als wenn jemand schreibt, den ich nicht kenne. Das ist einfach so ein menschliches Ding, so ein Sozialfaktor. Das sind halt Leute, die man kennt, denen vertraut man eher, dass sie was Gutes können. Und an dem Punkt ist dann halt auch selbst eine eigene Entscheidung. Wenn die aber INI aber gut genug ist, um selber wählen zu schlagen, brauche ich auch den Namen nicht dazu. Okay, jetzt mal Stridok und dann Simon, die haben sich in die Liste eingetragen. Ja, also ein Knackpunkt an der Geschichte ist ja das Thema Überprüfbarkeit und Sicherheit. Sprich, das Ergebnis von Liquid Feedback. Wissen wir, ob das was mit den Leuten, die daran teilgenommen haben, zu tun hat? Oder sitzt da irgendwo einer und lacht sich einen ab und hat irgendwie 500 Stimmen da reingeklatscht selber? Da haben wir momentan den Invite-Code, den jeder Pirat zugeschickt gekriegt hat. Faktisch ist es so, jeder, der irgendwie Zugang auf die Invite-Codes hat, entweder auf die in der Mitgliederverwaltung oder dort, wo die erstellt werden oder sich sonst irgendwie der Zugriff dazu verschafft hat, kann sich prinzipiell eigene Accounts anlegen, so viel er eben Invite-Codes hat. Dagegen helfen uns aber auch die bürgerlichen Namen nicht, weil man muss sich auch mal vorstellen, wir haben 35.000 Mitglieder. Das sind 35.000 rechtmäßige Invite-Codes, die es gibt in der Mitgliederverwaltung oder sonst irgendwo. Und von diesen 35.000 Leuten sind vielleicht, da müsste man jetzt irgendwie wild raten, sagen wir mal 10.000 irgendwie mal hier oder da mehr oder weniger aktiv, lokal oder sonst irgendwo. Lassen wir es auch 20.000 sein, dann bleiben immer noch 15.000 Invite-Codes übrig, die kein Mensch kennt, den ihre rechtmäßigen Besitzer. Es gibt niemanden, der sagen kann, jawohl, der ist Pirat, das bestätige ich, dass der Pirat ist, weil die niemand kennt, weil die nicht eingebunden sind in unser soziales System. Und mit 15.000 Invite-Keys kann man jede Abstimmung nach Belieben umkippen, vom Größenverhältnis her. Deswegen nützen uns auch keine Klarnamen was, weil einfach jemand irgendwelche inaktiven Leute ihre Invite-Keys benutzen kann und wir nicht unterscheiden können, ob das jetzt rechtmäßig war oder nicht. Ob wir jetzt den Klarnamen haben oder Nickname, macht da gar keinen Unterschied. Ja, aber das ist eine prinzipielle Vertrauensfrage ins System. Also wenn du dem System an sich nicht vertraust, dann haben wir ein anderes Problem und nicht das. Und wenn du dem der Verwaltung von Liquid Feedback nicht vertraust, haben wir auch ein anderes Problem. Und das Problem werden wir nie rumkommen. Die Benutzung ist immer ein Vertrauen. Lassen wir den Jörg jetzt bitte gerade mal noch. Also, guten Abend. Ich wollte mal gerade das, was ich bisher aus der Diskussion mitgenommen habe, zusammenfassen. Die verschiedenen Argumente, die bisher gebracht wurden, warum Klarnamen gewünscht werden, laufen für mich eigentlich wesentlich immer wieder auf den Punkt heraus, man möchte, dass wirklich jeder Teilnehmer genau einmal nur im System ist und nicht durch irgendwelche Sockenpuppen oder so mehrfach vorhanden ist. Man möchte eben damit auch die Überprüfbarkeit von Abstimmungen haben, dass eben unabhängig von irgendeiner Instanz das überprüfbar ist. Das ist doch das Hauptziel, wenn ich das richtig sehe. Es wurden auch andere Ziele geäußert, aber ich glaube anscheinend, also zum Beispiel Klarnamen sollten bei Initiatoren gegeben sein, da gab es aber auch Gegenstimmen. Ich glaube, dieses Hauptziel, das wirklich nur Piraten und nur legitimierte Piraten genau einmal teilnehmen. Das ist doch der Kern der Klarnamenwünsche, warum wir das haben. Gleichzeitig nehme ich, glaube ich, hier aus der Diskussion mit, dass die Probleme, die damit verbunden sind, mit Klarnamen auftreten zu müssen, durchaus gesehen werden. Dass man also hier einen Konflikt hat zwischen dem einen Ziel, das man mit Klarnamen erreichen will, und den damit verbundenen Problemen. Die Frage wäre jetzt, kann man diese beiden Punkte soweit als Konsens sehen? Das ist nicht jetzt, dass jeder Ja sagt, sondern dass eher jemand Nein sagt, der das nicht als Konsens sieht und das man begründet. Also, dass es diese Punkte gibt, fragst du jetzt, oder wie? Das, sagen wir mal, dass Klarnamen Probleme machen, eben persönliche Antworten haben wir ja vorhin gehört, und dass das Hauptziel der Klarnamen eben ist, dass man identifizieren kann, wer Teilnehmer ist, dass nur legitimierte Teilnehmer dabei sind. Ja, da widerspreche ich dann halt insofern, dass das vielleicht das Ziel ist, aber dass das halt dadurch nicht erreicht wird. Dito. Genau, da brauchen wir noch irgendeine zusätzliche Maßnahme, die uns sicherstellt, dass derjenige, der jetzt hier da ist, also ich jetzt hier, ne, bin ich Pirat, bin ich stimmberechtigt, keine Ahnung, gibt's mich überhaupt, möglicherweise nicht, oder bin ich nur eine Sockenpuppe von jemand anders. Und da, ja, was für Möglichkeiten haben wir da? Dunkelzahn, du hast doch da bestimmt was im Köcher. Oh, wenn der keine Lust hat, dann machen wir mal Eis 11 aus der Redeliste. Ja, ich habe mal eine Frage zu der technischen Abwicklung, weil das Thema, was mich eigentlich mit beschäftigt, man kann ja alle Daten persönlich in seinen eigenen Einstellungen ändern. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen dem ersten, sag mal, Invite-Code, den man verschickt bekommen hat und danach in Anführungsstrichen den Veränderungen, oder wird das gar nicht gespeichert? Das heißt, man kann sie gar nicht mehr miteinander verbinden. Also die Admins können das verbinden, alle anderen können es nicht. Die Admins können es auch nicht direkt verbinden. Das sind immer getrennte Personenkreise, aber wenn die sich halt zusammentun würden, dann könnten sie es verbinden. Also beim Bundesliga sind das 3 Personengruppen. Und wenn die sich alle zusammentun, können sie die Namen auflösen. Okay, auf das Detail gehen wir nachher vielleicht noch gleich mal ein. Der Martin, den drängt es dazu, wieder in seiner eigenen Veranstaltung mal was zu sagen. Also ich wollte nochmal an einen Punkt, ich glaube von Simon kam, der anknüpfen, nämlich was wir eigentlich brauchen, ist tatsächlich doch diese Akkreditierung. Und wenn die dezentral ist, dann haben wir wirklich nicht das Problem, dass so eine kleine Gruppe ist, die da irgendwas macht. Wir müssen dabei auch bedenken, und das hat Simon nicht angesprochen, es gibt ja nicht nur das eine Bundesliquid, man soll ja auch noch auf Gebietsebene, zum Beispiel in den Berliner Bezirken jetzt, Liquid-Instanzen geben. Und da wird es ja noch ein bisschen schwieriger, weil es da keinen Verband gibt. Also es gibt jetzt keinen Kreisverband Schöneberg oder so. Da geht es dann halt über dieses Gebietsmerkmal. Und das kann man am besten nur dezentral lösen. Denn nur da kann man dann sehen, wohnt er da oder wohnt er da nicht und so. Also von daher ist das, glaube ich, schon ganz wichtig mit der dezentralen Akkreditierung. Und eine dezentrale Akkreditierung ermöglicht es ja eben auch, dass eben verschiedene Leute eben drauf gucken. Von daher halte ich das wirklich für einen ganz guten Ansatz. Bedeutet das dann aber nicht, dass ein Bezirksverband jetzt zum Beispiel hingehen kann und sagen, oh, wir akkreditieren jetzt mal ganz viele Leute, die es gar nicht gibt, und damit haben wir jetzt ganz viel Stimmberechtigung. Also nicht, dass das einer machen würde, aber das ist ja so ähnlich wie die theoretische Gefahr, dass das zum Beispiel ein Landesgensek oder sowas macht, was ja auch schon mal im Raum stand als potenzielles Gefahrenszenario. Das gibt's ganz praktisch, also in anderen Parteien, wo die Leute halt Delegiertensysteme anhand von Anzahl der Parteimitglieder haben, da gibt es das durchaus, dass mal irgendwelche Kreisverbände oder Landesverbände einfach Phantommitglieder führen und halt sich so mehr Delegierte in ihrem Delegiertensystem verschaffen. Also das passiert durchaus. Also jetzt nicht bei uns, weil wir kein so ein Delegiertensystem haben, aber bei der Linken gab es zum Beispiel vor noch gar nicht so langer Zeit mal einen größeren Skandal deswegen. Ich denke mal, da müssten wir anfangen. Entschuldigung. Ja, ich bin ja nochmal hier. Also ich habe ja, glaube ich, ein bisschen mehr Liquid-Erfahrung als ihr. Das ist in meinem Bezirk Pankow eingefügt worden. Ich kann das auch gleich sagen, ich habe gegen geklagt. zur Akkreditierung dezentral halte ich für ein großes Problem. Das lief in Pankow oder läuft in Pankow so. Die Gebietsbeauftragten können akkreditieren, besondere Akkreditierungsbeauftragte. Die gehen dann durch die Crews. Die Crews sind zum Teil 5, 6 Leute da, manchmal auch weniger, manchmal auch 10. Und dann wird halt los akkreditiert. Und in diesem Akkreditierungsprozess in Pankow, so habe ich auf der Mailingliste gelesen, ist es wohl zu Mängeln gekommen. Da sind Leute akkreditiert worden, ja, ohne Vorlage des Personalausweises, nach dem Motto, ja, den kenne ich doch. Gut, ich habe schon Piraten auf Gebietsversammlungen gesehen, die nicht akkreditiert worden sind, weil sie im Personalausweis nicht dabei haben. Also man kann ja auch mal zwischendurch umziehen. Und dann das nächste Problem ist, wir hatten also insgesamt 2 Gebietsversammlungen zu dem Thema. Auf der ersten hatten wir beschlossen, dass die Personalien halt von 2 Prüfern überprüft werden. Und das ist hier in Pankow halt anscheinend komplett unter den Tisch gefallen bislang. Also es ist nur das reine Akkreditierungsteam durch die Crews und sonstigen Versammlungen gegangen und jeder Pirat konnte sie akkreditieren, aber es ist halt kein Prüfer gewählt worden. Und so fängt das halt im Kleinen an zu hapern. Die Frage ist dann in dem Moment, wie wurde es denn bei euch aufgedeckt bzw. entdeckt? Also das mit dem dass Leute ohne Personalausweis angeblich, also ich sag's extra vorsichtig, akkreditiert worden sind, habe ich auf einer Mailingliste gelesen. Also die Leute, machen wir uns nichts vor, wir sind Piraten, wir sind untereinander meistens nicht grün, wir streiten uns ohne Ende. Und da wurde halt dieser Vorgang bemängelt mit dem Hinweis, pass auf, dass der Christian das nicht liest, der klagt dann wieder. Na gut, ich habe in dem Punkt nicht geklagt. Mit den Prüfern, das ist mir aufgefallen, ich habe mir ganz einfach die Protokolle mal angeguckt, was haben wir überhaupt beschlossen, und da stand halt ganz klar Prüfer, und ich weiß, dass keine Prüfer auf den jeweiligen Versammlungen gewählt worden sind, außer auf der ersten Gebietsversammlung. Und nur ganz kurz, welche Konsequenzen habt ihr denn direkt danach gezogen, also Mechanismen installiert, damit so etwas nicht mehr passiert? Es gibt da keine Missbrauchmechanismen. Ich hab's gemacht, also ich habe den Vorstand angeschrieben, wie man das macht, und habe gesagt, das und also das waren, glaube ich, insgesamt 3-4 Punkte, bitte überprüft das mal. Das Ganze ist ungefähr 3 Wochen her. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Ich bin dem Maha vorhin gerade mal reingekrätscht, versehentlich mit einem Echo. Martin, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, also es wurde ja vorhin gesagt, ja, dann kann man nicht überprüfen und so, da machen Bezirksverbände das. Also Sweetdog hat das gesagt und das stimmt auch, und nicht nur bei der Linken. Ich habe ähnliche Geschichten auch von der SPD gehört in Berlin. Das Problem ist da aber immer, dass da irgendwelche Leute was in ihrem Zuhause am Schreib machen. Ich bin aber der Meinung, dass die Akkreditierungsversammlungen sollten wirklich öffentliche Versammlungen sein, wo sich eben auch Piraten treffen, wo also nicht nur einer irgendwas macht, sondern eben tatsächlich eine öffentliche Veranstaltung, wo allein dadurch, dass eben eine gewisse Öffentlichkeit geschaffen ist, gut, kann man sagen, bei 5 Piraten ist das sehr wenig Öffentlichkeit, gut, aber es gibt halt auch immer noch Gruppen, wo es nicht so viele Piraten gibt, aber in der Regel hat man doch eine gewisse Zahl, also wenn wir in Berlin eine Gebietsversammlung machen, oder sagen wir mal in Oberfranken eine Gebietsversammlung machen, wenn wir eine Bezirksversammlung machen, dann kommen doch eine Menge Leute zusammen. Und auf so einer Veranstaltung mit einer gewissen Öffentlichkeit, da dann Schiebungen zu machen, das halte ich für sehr schwer. Also ich würde so einer Versammlung schon sehr vertrauen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Weil da einfach zu viele Leute eifersüchtig darüber machen, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht. Also das halte ich schon an. Ja, aber die Manipulation findet doch gar nicht auf der Gebietsversammlung statt. Zwischenfrage. Was er da so erzählt, das erinnert mich alles ganz stark an das sogenannte Web of Trust vom PGP, wo es ja auch, wo irgendwelche Zertifikate gegenzertifiziert werden auf irgendwelchen Messen, Meetings, Kongressen, so wie Heise das zum Beispiel mal gemacht hat auf der CeBIT. Ich glaube, das verwenden wir jetzt gerade mal als Steilvorlage für Gülsan, der uns da ganz kurz mal ein Konzeptchen vorstellen möchte. Okay, also es ist ein Konzept, in dem arbeiten wir in der AG Liquid Democracy. Das ist ursprünglich von Johannes. Und zwar geht es darum, dass ich mit einer realen physikalischen Urne mir ein Pseudonym legitimiere. Also ich werfe im Prinzip dieses Pseudonym in die Urne. Wobei es sich bei dem Pseudonym in dem Fall um einen Public Key handelt, einen RSA-Key. Und ich kann dann meine Abstimmungen, kann ich alle Abstimmungen öffentlich führen, weil ich habe dieses einzigartige Pseudonym. Und das signieren kann nur ich. Also ich kann etwas mit diesem Pseudonym irgendwo hinschreiben, weil nur ich kann ja die Nachrichten entsprechend signieren. Und das kann man halt für Abstimmungen nutzen. Man macht diese Urne, überprüft, wer was in die Urne wirft, das nur der darf, der, also mit einem üblichen Akkreditierungsverfahren. Und dann nachher hält man eine Liste von Public Keys, und die sind dann alle legitimiert. Und mit denen können dann Abstimmungen gemacht werden. Problem mit den Public Keys liegt aber darin, dass man denjenigen vertrauen muss, der diesen Key signiert. Und nein. Doch, natürlich. Wenn du ein Public Key, kann jeder machen im Grunde genommen. Jetzt kommt es darauf an, dass dieser Key auch zertifiziert wird. Ja, und du musst dieser Zertifizierungsstelle einfach vertrauen, weil sonst kannst du beliebig viele Keys erzeugen und lässt du von irgendjemanden. Es kommt eben darauf an, ob der dir glaubt oder nicht glaubt, dass du derjenige bist, der diesen Key erzeugt hast, um sein Zertifikat zu geben. Und diese Keys, ich meine, die werden ja seit 30 Jahren fast im Usenet verwendet. Jeder kann sich einen erstellen und kann sich damit eine Identität schaffen. Ja, und die Praxis hat gezeigt, dass PGP-Keys nicht dazu dienlich sind, sicher eine Identität feststellen zu können. Das ist nicht vergleichbar. Ja, bitte geh nochmal auf den Unterschied ein. Ja, der Punkt ist, dass wir hier dieses Verfahren mit der physikalischen Urne haben. In dem Schritt wird verifiziert. Wir signieren überhaupt keine Keys, sondern diese ganze Akkreditierung, diese Akkreditierungsveranstaltung kann halt öffentlich sein und gestreamt werden und sonst was. Und der Verifizierungsprozess läuft über die Urne, weil jemand kontrolliert, wer etwas reinwirft. Also in dem Moment, wo ich etwas reinwerfen will, dass ich ein Pirat bin, dass ich noch nichts reingeworfen habe, dann werfe ich ein. Und in dem Moment passiert im Prinzip die Verifizierung. Und dafür muss ich überhaupt keinen Key signieren. Könnt ihr noch mal kurz das Verfahren erklären? Weil ich glaube, momentan können das nur Leute, die sich mit Kryptographie auskennen, nachvollziehen. Kannst du noch mal irgendwie das Prinzip Public-Private Key erklären, sodass es auch jeder versteht, der hier anwesend ist? Ja, also Public-Private Key ist das Prinzip, ich habe einen Schlüssel zum Entschlüsseln, einen Schlüssel zum Verschlüsseln von etwas und die sind verschieden. In dem Fall gebe ich den Schlüssel zum Verschlüsseln, den Public als Public Key raus, also tue ihn in diese Urne, den anderen Key behalte ich und kann damit etwas verschlüsseln im Prinzip, was alle entschlüsseln können, aber was nur ich habe verschlüsseln können. Vielleicht erklärst du es ein ganz einfaches Beispiel, also dass es wirklich jeder versteht. Alice und Bob? Moment. Also ich finde, wenn so etwas ausgearbeitet wird, was ich ja vom Ansatz her sehr sinnvoll finde, müsste das aber letztendlich so dokumentiert und so einfach sein, dass auch nicht technikaffine, zum Beispiel Ältere, die zu uns stoßen, damit umgehen können. Das ist nämlich immer der Knackpunkt, weil viele auch mit diesen Tools, die wir ihnen in die Hand geben, oftmals alleine gelassen werden, müsste es genau in dieser Sache dann wirklich so sein, dass es auch der letzte DAO versteht. Also tut mir leid, dass ich so ausdrücke, aber sonst würden wir wieder diejenigen ausschließen, die das System einfach nicht verstehen. Das ist eins der größten Probleme bei PGP. Ich versuche das seit Jahren regelmäßig immer anzusprechen. Auch bei uns im Landesverband bietet das auch regelmäßig an. Aber selbst die normalerweise jungen, internetaffinen Generationen, die auch mit Twitter umgehen können, die kommen einfach auch mit PGP nicht zurecht. Schon allein das Installieren und das Überlegen, was ist denn nur wirklich mit dem Key und wie ist das mit dem Unterschreiben, das ist denen zu hoch. Das haben die in der Schule nicht gelernt und das verstehen viele nicht. Und da versuche ich selbst mit Weiterbildungen zu arbeiten, aber ich komme da wirklich nur langsam vorwärts. Ich bin jetzt wirklich nicht irgendwie Internet fern oder so, aber ich verstehe das Prinzip auch nicht. Und wenn es ich nicht verstehe, dann werden es 90% anderen Leute auch nicht verstehen. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Okay, ich kann es versuchen, mal ganz einfach zu erklären. Also wie gesagt, ich habe diesen Schlüssel zum Entschlüsseln und den Schlüssel zum Verschlüsseln. Den Schlüssel zum Entschlüsseln habe ich ja in diese Urne geworfen. Der ist veröffentlicht irgendwo in einer Liste, wo jeder ihn sehen kann. Wenn ich jetzt etwas mit dem zugehörigen anderen Schlüssel verschlüssel, kann man das nur mit diesem Schlüssel entschlüsseln. Da man es nur mit diesem Schlüssel entschlüsseln kann, und der ist ja auf der Liste, also man kann es mit diesem Schlüssel entschlüsseln, und daher weiß man, derjenige, es muss von demjenigen, dem dieser Public Key, der auf der Liste steht, gehört, verschlüsselt worden sein, weil nur er den zugehörigen anderen Schlüssel hat, den zum Verschlüsseln. Ist das verständlich? Aber kann nur derjenige das nachweisen, der selbst Owner von diesem Schlüssel ist, oder kann es auch wieder andere nachweisen? Diese Entschlüsselung kann jeder vornehmen. Sofern er diesen Key hat. Ja, der wird ja veröffentlicht. Die Public Key. Die Public Key kann quasi jeder rausfinden, ob derjenige ist. Ja, es gibt da Key-Server. Und auf diesen Key-Server sind diese Keys veröffentlicht. Da gibt es dann entweder eine Key-ID, die du eingibst, das ist eine mehrstellige Nummer. Dann kannst du danach suchen und dann findest du hinter diesem Schlüssel, findest du dann den Public Key. Das heißt, das ist der öffentliche Schlüssel, den jeder hat oder den jeder bekommen kann. Und auf diesen Key-Servern ist dann hinterlegt, welche Identität hinter diesem öffentlichen Schlüssel steht. Und wie leicht ist es zu machen für jemanden, der keine Ahnung vom Internet hat? Also kann er einfach diesen Schlüssel kopieren, irgendwo rein facen und schauen, wer derjenige ist oder wie funktioniert das? Das kann die Anwendung selber machen. Wenn sie den Schlüssel nicht kennt, kann sie den Key-Server abfragen und dann entsprechend den Key runterladen. Aber das ist allein schon eine krasse Hürde. Also wenn Leute einen Key kopieren müssen, irgendwo reinkopieren müssen, um irgendwas nachprüfen, das ist eine krasse Hürde. Das kann man mit einem entsprechenden Tool lösen. Da kann man eine Software für bereitstellen. Die wird im Moment programmiert. Dunkelsein, du darfst nicht reden, wenn jemand anders redet, weil sonst hört man den anderen nicht mehr. Ich denke, das Problem bei dem Key Signing ist es auch wirklich so. Also das kann Software übernehmen, die zeigt dann für dich, ob dieser Schlüssel vertraut wird und macht den Schlüssel grün oder macht ihn rot, wenn er nicht vertraut wird. Aber das Problem ist auch wirklich, du musst dir diesen Schlüssel runterladen und du kannst ja meistens nie wissen, wer hat wirklich jemand einen Schlüssel gefälscht. Tut da jemand nur so, als wäre er mit dem Namen und da gibt es halt nur diese Unterschriften. Und ich werbe auch mal dafür, dass Unterschriften gesammelt werden, dass wir uns gegenseitig wirklich die Keys zeigen und auch sich auch einen Personalausweis zeigen lassen und dann erst eine Unterschrift unterschreiben lassen. Und je mehr Unterschriften sind und wenn man auch irgendwann mal das selber mal gemacht hat, irgendwo eine Unterschrift geleistet hat und auch geguckt hat, wie übernimmt der andere das wirklich mit dem Kontrollieren, hat man zumindest mal eine Person kennengelernt, die das ihr unterschrieben hat und der man vielleicht vertraut. Und dann hat man da meistens auch Zugang zu den ganzen anderen Unterschriften. Und so entwickelt sich dann ein Netzwerk des Vertrauens, wo man dann über mehrere Sprünge sagen kann, okay, ich vertraue diesem Schlüssel, dass dieser Schlüssel wirklich zu dieser Person geht. Aber das ist eine Diskussion. Die theoretische Frage, also angenommen, ich bin irgendwie verifiziert und so und habe jetzt gar keine Zeit abzustimmen und so weiter. Ich sage irgendwie einem Freund von mir, mach du einfach, ich vertraue dir einfach und dann macht es halt irgendjemand, ein Freund von mir, der halt für mich eingeloggt ist und es kann aber niemand nachvollziehen, dass es er ist und nicht ich. Das Problem ist halt immer. Das ist was ganz anderes. Also in diesem System an sich sind erstmal Delegationen nicht möglich, das müsste man auslagern, das geht. Ich kann immer delegieren, das ist immer... Also ja, gut, ich kann... Ja, okay, kann ich, ja. Lass uns mal zur Redeliste zurückkommen. Der Jörg will die ganze Zeit was sagen. Jetzt hast du mich geoutet. Genau. Ja, oh Mist, ich habe jetzt einen Klarnamen aufgedeckt und stattdessen einen bürgerlichen Namen drauf macht Jörg Smelt. Ja, also mein Name ist Jörg Witzel und ich bin Softwarearchitekt. Und das, was ich jetzt hier... Hallo, hört man mich? Perfekt. So, das, was ich jetzt hier in der Diskussion höre, ist das, was ich im täglichen Berufsleben auch merke, dass nämlich wild durcheinander gemischt wird zwischen Anforderungen, die man eigentlich gerne erfüllt haben will. Wir reden jetzt immer noch über ein Liquid-System und die Frage, ob wir da Klarnamen brauchen oder nicht, oder Klarnamen wollen oder nicht. Das sind, wozu bis warum wollen wir Klarnamen haben, das ist die Anforderung. Und alle möglichen Lösungen, die alle möglichen verschiedenen Probleme lösen sollen. Es wäre halt für Informatiker wie mich schon möglich, verschiedene alternative Lösungsszenarien für die Probleme aufzeigen, wenn sich denn, sagen wir mal, die Partei mal darauf einigen würde, was sie eigentlich will. Das heißt, wenn man eine klare Liste hätte von Dingen, die man mit Klarnamen erreichen will oder mit Identifikationskriterien, die man auf jeden Fall sichergestellt haben will, dann kann man dazu natürlich ein Verfahren finden, was diese Bedingungen erfüllt. Da müsste man sich aber erstmal darauf einigen, was man will. So, und das ist eben das Problem in den Diskussionen, wenn verschiedene Lösungsansätze, die das eine oder andere Problem lösen, andere aber nicht. Aber wenn man keinen klaren Gedanken dazu hat, was eigentlich die Gesamtkriterien sind, die alle erfüllt sein müssen von einem Verfahren, dann kann man das auch nicht wirklich bewerten, ob das eine oder andere Verfahren taugt oder nicht. Deswegen wäre es interessant, wenn wir die Diskussion wieder etwas mehr darauf hin lenken könnten, was wollen wir eigentlich erreichen, was ist das Ziel und weniger auf die einzelnen Lösungsvarianten. Weil die Lösung innerhalb einer solchen Diskussion zu erstellen, ist nicht möglich. Nicht auf Anforderungen zu einigen wäre schon möglich in einer Diskussion. Martin? Ja, also ich finde diese Sache mit den mit dieser Kryptografie-Identifikation, also was kann man alles anbieten zusätzlich, aber ich denke, also ich muss da schon Kombini an Recht geben, das kann nur ein zusätzliches Angebot sein, aber ich kann die Leute vielleicht auch sowas nicht unbedingt verpflichten. Außerdem, und das greift jetzt Simon nochmal auf, also man muss sich schon überlegen, worum es geht. Und nach wie vor, also das, was man erreichen will, ist halt wirklich, dass die Leute, die da mitmachen, eben keine Sockengruppen sind und irgendwie eben auch tatsächlich existieren. Und wie gesagt, das kann man nur durch eine Akkreditierung und mein Anliegen ist, dass man die Akkreditierung nicht im stillen Kämmerlein macht, dass das nicht irgendwie eine kleine Personengruppe macht, sondern dass das irgendwie öffentlich passiert, damit er eben niemand oder damit weitgehend ausgeschlossen ist, dass da irgendwie was passiert, was ja, was irgendwie das Stimmverhältnis verändert oder sonst wie. Also ich glaube wirklich, die öffentliche Akkreditierung, das ist ganz wichtig. Und letztlich, ja, das ist schon so wie bei PGP ein bisschen, aber ich glaube, wir müssen auf so einen technischen Overhead, also es kann immer ein zusätzliches, eine zusätzliche Möglichkeit sein, aber das jetzt für alle zu machen, weiß ich nicht, ob das gelingt. Es wäre hier überhaupt mal wichtig, ja, viele Piraten dazu zu begeistern, im Liquid Feedback mitzumachen, weil wenn ich da ab und an mal abstimme und mir das durchlese, ich sehe eigentlich immer nur die gleichen Personen und denke, ja, bei über 30.000 Mitgliedern ist das eigentlich ziemlich wenig, was da an Beteiligung an den Tag gelegt wird. Mag zwar auch mit den Innis selber zu tun haben, dass die vielleicht eher uninteressant sind, aber wir sollten uns Piraten mehr dafür begeistern. Wir reden darüber, über Klarnamen, über ja Synonyme oder sonst was, aber wir schaffen es ja nicht mal, die Piraten dazu zu begeistern, dort aktiv mitzumachen. Anderes Thema. Puck. Eigentlich das meiste haben wir jetzt schon, also wir sind wieder bei Liquid und nicht mehr bei PGP, GPT, whatever, ob es verwendbar ist oder auch nicht. Das ist einfach die falsche Diskussion. Ich wollte nochmal zurück auf das, was CHL vorhin gesagt hat. mit dem Fail in Pankow. Und das ist ja auch immer wieder hier aufgekommen. Es ist tatsächlich notwendig, wenn wir akkreditierte Liquid-Mitglieder haben wollen, dass wir ein sauberes Verfahren definieren und dieses Verfahren dann auch eingehalten wird. Was an der Stelle immer fehlt, ist das, was eigentlich der Kern der meisten Regelsetzungen ist, was passiert, wenn Verstöße gegen das Verfahren stattfinden. Tun wir dann einfach irgendwie eine ganze Veranstaltung annullieren? Annullieren wir dann einzelne Accounts? Was machen wir? Da muss einfach irgendwie auch Konsequenzen dran geknüpft werden. Und das fehlt nicht. Und anscheinend, also so wie ich das gehört habe, ist das selbstdefinierte Verfahren nicht eingehalten worden. Und deshalb muss da irgendwie wieder was aufgerollt werden. Corbinian? Ja, zu dem Thema Pankow kann ich jetzt natürlich überhaupt nichts sagen. Also entweder ich antworte jetzt auf das davor oder jemand anders sagt dazu was er gerade gesagt hat. Mag jemand direkt zu dem Fall Stellung nehmen? Also ich als Aufdecker kann nur sagen, wir haben dafür überhaupt keine Mechanismen. Ich habe mich in dem Fall an den Vorstand gewandt, habe darum gebeten, halt die Akkreditierung wiederholen zu lassen. Wie gesagt, ich habe bisher noch keine Antwort bekommen. Wir haben am Wochenende einen neuen Vorstand wahrscheinlich. Also es ist neu, wir haben eine LMV, also wir haben halt keine Mechanismen dafür. Das ist nirgendwo niedergelegt. Das wäre natürlich ein Problem, wenn durch so einen Vorgang dann, wenn man dann nicht mehr genau nachvollziehen kann, welche Accounts dann betroffen sind, irgendwas kompromittiert würde und der gesamte Userstamm ist sozusagen kompromittiert. Entschuldigung, da ich ja gerade einhalten kann, das würde man relativ leicht lösen, indem man halt bei jeder Akkreditierung natürlich auch, die man sammelt, feststellt, von welcher Veranstaltung kommt die und welche Personen waren an der Feststellung der Akkreditierung beteiligt. Wenn sich jetzt herausstellt, dass da eben ein oder mehrere Personen sich nicht an die Verfahren halten, dann wäre die krasseste Lösung, alle Akkreditierungen, an denen diese Person beteiligt war, zu annullieren und dann wiederholen zu lassen. Das klingt jetzt erstmal harsch, aber hey, hier im Hochtaunuskreis sind ja vielleicht 50 Leute, die sich da akkreditieren lassen würden und die müssten das dann halt wiederholen. Das wäre sehr erzieherisch, weil von da an würden sich die anderen vielleicht auch besser ans Verfahren halten. Darf ich jetzt? Jo, hau rein. Ja, also ich würde sowieso mal ein bisschen runterkommen vom Gas und so ein bisschen Demokratie ein bisschen schwammiger betrachten wollen und nicht so binär. Also wenn es eine Stimme mehr ist bei 6 Anwesenden, mag es ausschlaggebend sein. Also ich fand es sehr aufschlussreich, wie zum Beispiel die Demokraten in den USA ihr Parteitag abgehalten haben. Die haben Lautstärke gemessen, welchen Antrag hier zugestimmt wurde. Das war sehr interessant zuzuschauen. Also die haben einfach, wer laut der schreit, der hat recht. Was wir jetzt hier für eine Debatte führen, die ist schon extrem deutsch und extrem, es muss alles hundertprozentig perfekt sein und Demokratie kann niemals hundertprozentig perfekt sein. Man kann natürlich, also das Ziel muss natürlich sein, das möglichst genau zu machen, aber jetzt das von einer Stimme abhängig zu machen, ist lächerlich, also finde ich ein bisschen übertrieben. Grundsätzlich muss ich halt aber sagen, meine Anforderung an so ein System ist halt, dass es von einem DAO innerhalb von 2 Stunden, wenn er sich dafür interessiert und informieren will, verstanden wird. Das ist für mich meine Hauptanforderung. Ich glaube schon, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, die das besser regeln, besser organisieren, als bisher möglich ist. Im Sinne von dem, was Kryptografen oder Informatiker sich vorstellen, aber ich glaube, das Wichtige ist halt, dass das verstehen, Leute halt verstehen, die halt auch einfach mal keine Informatiker sind. Das ist das Allerwichtigste. Die müssen damit umgehen können und es geht nicht darum, ein perfektes System zu erschaffen, sondern ein System, das benutzbar ist für möglichst viele Leute und das sollte das Ziel sein. Also das ist meine Hauptanforderung, finde ich. Mag dazu jemand was sagen? Also ich würde mal sagen, grundsätzlich stimme ich dem zu, aber ich würde jetzt mir nicht gerade den Parteitag der Demokraten zum Ziel oder zum Beispiel nehmen, weil das ja eine reine Showveranstaltung ist. Aber in der Tat muss man sich bei allen Maßnahmen überlegen, ob man jetzt ein Risiko hat, wie das Riedorf das vorhin gesagt hat, dass irgendwie 5000 Leute dort simuliert sind, oder ob man von einem Restrisiko redet, dass in irgendeinem Teilbereich halt mal 50 Leute bei 10.000 Mitgliedern gefaked sind. Ja. Also da das muss man wirklich eine gewisse Verhältnismäßigkeit doch berücksichtigt. Finde ich gut. Darf ich da kurz intervenieren? Mach doch. Das wäre für Meinungsbilder der Fall, aber zum Beispiel verbindliche Abstimmungen ginge das nicht, weil sobald irgendwie festgestellt wird, es stimmt jemand mit, der nicht mitstimmen darf, sind all diese Entscheidungen anfechtbar und ungültig. Darf ich da gerade erwidern? Ja, mach doch. Du bist hier der Moderator, du musst ein bisschen ordnen. Also das ist jetzt wieder ein interessanter Punkt, weil hier natürlich, also ich selber bin jemand, der dafür ist, auf mittelfristig Liquid Feedback auch für echte Entscheidungen einsetzt. Aber solange man sich nicht darauf geeinigt hat, ob das System dahin gehen soll oder nicht, also viele sagen, das ist alles nicht so wild, weil es sind ja nur Meinungsbilder. So. Und solange man die Anforderungen nicht mal geklärt hat, indem man zum Beispiel mal eine bundesweite Umfrage dazu macht, ob man eben verbindliche Entscheidungen dieses System jemals treffen will oder nicht, dann muss man auch die Kriterien nicht so hochhängen. Also ja, wenn man da hin will, dann muss man auch genauer vorgehen, weil sonst werden die Sachen ja immer anfechtbar. Dann sind auch 50 fälschliche Stimmen schon genug, um die ganze Sache wieder platzen zu lassen. Aber da muss man sich erstmal drüber einig werden, will man da hin. Also ich muss dann aber noch los. Ich muss dazu aber sagen, wenn es in Liquid Feedback um echte Entscheidungen gehen würde, dann wäre ich einer derjenigen, die Klarnamen verfechten würden. Aber sie nutzen doch nichts. Moment, was meinst du mit einer echten Entscheidung, Ali? Also Beispiel, wir machen das mit der Vorhaut da und wir beschließen was. Was ist dann die Verbindlichkeit einer solchen Entscheidung? Dass der Vorstand nachher hingehen kann und der Öffentlichkeit behaupten, das ist die Meinung der Piraten? Oder was bedeutet Verbindlichkeit für dich? Also genau das Beispiel, was du dann gebracht hast, dass da eine Meinung gefunden wird und dies dann zur endgültigen Entscheidung kommt. Also dass das dann automatisch auch die Parteimeinung ist. Also wenn das Ziel wäre, das Tool so weiterzuentwickeln, dass es eben zur direkten Entscheidung kommt, dann wäre ich auf jeden Fall für Klarnamen. Weil da geht es mir dann wirklich darum, das rückverfolgen zu können. Aber solange es nur für die Zwecke genutzt wird, eine Meinung zu bilden, ist das mit den Klarnamen dann doch nicht so wichtig. Was würdest du dir konkret erhoffen, wenn jetzt als Benutzername in einem solchen Entscheidungstool und in dem gerade angesprochenen Sinne jetzt dein bürgerlicher Name stünde und nicht Ali Cologne und mein bürgerlicher Name und nicht Monopol? Was würde das konkret weiterhelfen? Wie würdest du besser nachvollziehen können, dass ich jetzt die Pappnase bin, die ich wirklich bin, als wenn da Monopol steht? Gib mir mal 5 Minuten, damit ich mir eine gute Antwort überlegen kann. Liste? Und ich habe das ganz starke Gefühl, dass Tridog möchte dazu was sagen. Eigentlich habe ich es vorhin schon gesagt. Also es gibt einfach tausende Mitglieder in der Piratenpartei, denen ihren Klarnamen niemand kennt, die aber in Liquid Feedback genauso stimmberechtigt sind wie alle anderen. Der Klarnamen bringt nichts. Die einzige Information, also man braucht die Informationen der Mitgliederverwaltung quasi noch zusätzlich, um überhaupt sehen zu können, ob das überhaupt zusammenpasst. Und diese Möglichkeit, die haben die Gensets auch heute schon. Man kann auch heute über den Invite-Code eine Teilnehmerkreisprüfung machen, ohne dass man Klarnamen braucht. Aber der Klarname selber bringt nichts. Haben wir jemanden aus Mecklenburg-Vorpommern zufällig hier? Das ist schade, denn die haben ja sowas wie ständige Mitgliederversammlung und die brauchen ja auch eine Nachvollziehbarkeit. Und ich glaube, die haben sich dort was überlegt. Na, vielleicht kommt ja nachher noch jemand rein. Ich könnte was dazu sagen. Bitte? Ich habe mir das durchgelesen. Ich habe mir das durchgelesen, wie die das machen. Dann erzähl doch mal bitte. Es ist so, dass meines Wissens war im Prinzip der Ansatz von Martin mit den dezentralen Authentifizierungen, Akkreditierungen wieder zu Fragen kommt. Das heißt, man kann sich dort für die ständige Mitgliederversammlung auf jedem Kreis, Landes- oder sonstigen Parteitag akkreditieren. Das heißt, die Veranstaltungen, wo sowieso schon die Teilnehmer für ihre Teilnahme geprüft werden, dass die Piraten sind, dass sie bezahlt haben und so weiter, jede dieser Veranstaltungen kann genutzt werden, um sich auch für die ständige Mitgliederversammlung zu akkreditieren. Und diese Akkreditierung läuft dann aber auch nur irgendwie ein Jahr und 100 Tage oder irgendwas, nein, ich glaube 400 Tage oder irgendwas, dass man also gezwungen ist, mal einmal im Jahr auf irgendeine Veranstaltung zu gehen, um seine Akkreditierung zu erneuern. Das ist also, man ist nicht automatisch akkreditiert, wenn man jetzt was bezahlt hat oder wenn man, sondern muss explizit hingehen und muss sich praktisch seinen Code dort auf so einer Versammlung abholen. Okay, der Nils ist ja glücklicherweise da. Nils, wie löst ihr jetzt das Problem, wenn dann einer im System Monopol heißt und benimmt sich jetzt irgendwie schlecht und jemand anders möchte wissen, wer ist denn das eigentlich? Hallo, sorry, dass ich war gerade kurz weg und in dem Moment brummt das Twitter und sagt, ich werde verlangt, deswegen habe ich jetzt die letzten 2 Minuten nicht mitbekommen. Okay, die Frage war, wenn wir akkreditieren, der Ali meinte, er würde sich gerne wünschen, wenn es eine verbindliche Entscheidung wäre, im Sinne, die Piraten meinen, ist danach eine legitime Aussage, dann würde er sich Klarnamen wählen und wir sind im Moment so ein bisschen am Erforschen, wie ihr das macht in Mecklenburg-Vorpommern, wenn Leute sich akkreditieren und wenn man dann wissen will, wer ist denn die Pappnase eigentlich? Da bist du 24 Stunden zu früh. Wir haben nämlich morgen um 21 Uhr wieder eine Mumble-Konferenz, wo wir darüber diskutieren. Ich selber bin Anhänger des Klarnamen-Modells. Das heißt, meine Idee wäre, wir akkreditieren die Leute. Wir tragen in ein Feld, was die Nutzer selbst nicht editieren können, den Klarnamen ein. Und die Nutzer können über das Liquid sehen, wer ist. Da haben wir natürlich Kritiker, die das anders sehen und die ein anderes Modell fahren wollen. Und da wollen wir morgen und auch in der nächsten Woche noch darüber diskutieren, wie wir das machen. Generell ist aber Konsens, dass wir nachvollziehen wollen, wer wie abgestimmt hat, damit man eben nicht in diesem Wahlcomputer, ins Wahlcomputer-Dilemma hat und am Ende offizielle Aussagen trifft, ohne zu wissen, wer wie abgestimmt hat. Hast du einen konkreten Grund, der dich dazu bringt, da mit Nils Lohmann erscheinen zu wollen und nicht als N-Lohmann oder Monopol oder Nordpirat 7K oder so? Was würde das mehr bringen als ein Nickname, den man im Eventualfall auf einen bürgerlichen Namen zurückziehen kann? Konkret ist bei uns die Geschichte, dass die ständige Mitgliederversammlung eben kein neues Organ der Partei ist, sondern eigentlich nur eine Fortführung des Parteitags. Das heißt, wir haben einen Parteitag und beim Parteitag trete ich auch als ich auf und das versuchen wir so abzubilden. Natürlich könnte man überlegen, das über Nix zu machen, aber auch dann müsste ich die Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, dass hinter diesem Nick tatsächlich auch ein akkreditierter Pirat steht. Und an irgendeiner Stelle sehe ich eigentlich, dass man das dann doch zusammenbringt. Wenn ich da gerade einhaken darf. Ja, ich mache auch ganz gerne. Den Clan, also wenn ich auf den Parteitag, genau, das weiß ich nicht, den Parteitag. Wenn ich mich auf den Parteitag ans Mikrofon stelle, dann erkennt mich Monopol und auch noch 15 andere Leute. Und ansonsten ist es mir freigestellt, ob ich sage, mein Name ist Jörg Witzel oder mein Name ist Simon. Das heißt, ich bin auf dem Parteitag nicht automatisch von allen Leuten meinem Klarnamen zuordnen. Und schon gar nicht, wenn ich abstimme. Da hebe ich mein Kärtchen, da können 15 Leute um mich herum sehen, dass ich welche Karte ich gehoben habe, aber die am anderen Ende vom Saal nicht. Also der Vergleich hinkt ein bisschen nicht. Darf ich an der Stelle genau einhaken? Denn das ist auch das Problem, das ich sehe. Ich habe an genügend Parteitagen teilgenommen und habe genügend Entscheidungen über mich ergehen lassen müssen, die ich würde auch ganz gerne wissen, wer da alles wie abgestimmt hat, damit ich irgendwie das mal aufrollen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, an allen Parteitagen kritische Entscheidungen, die ans Eingemachte gehen, die werden geheim abgestimmt. Da kommen dann die Urnen raus. Da kann dann nicht einmal mehr der Nachbar sehen, ob ich mein Kärtchen gehoben habe oder nicht. Und wenn wir tatsächlich irgendwie das Liquid dahingehend weiterentwickeln wollen, dass wir da mit verbindliche und notfalls kritische Entscheidungen treffen wollen, denke ich mir, muss zumindest auch eine Abstimmung unter Pseudonym, die dann notfalls bei Missbrauch des Tools aufgelöst werden kann, möglich sein. Und das ist das eine. Das andere ist, was mich aus Mecklenburg interessieren würde, hattet ihr Kontakt mit eurer Datenschutzaufsichtsbehörde und wenn ja, was hat die gesagt? Diesen Kontakt hatten wir noch nicht. Wir sind da noch mitten in der Diskussion. Wir haben uns dieses Gutachten aus Berlin angesehen zu diesem Bezirksliquid und das wollen wir unter anderem morgen diskutieren. Zu dem anderen Punkt sehe ich im Moment ein bisschen den Punkt, dass wenn dort eine Abstimmung ist und ich nicht nachvollziehen kann, wer das ist, dann habe ich an irgendeinem Punkt, muss ich Menschen vertrauen. Und dort würde ich gerne noch ein Verfahren sehen, wo ich mit so wenig wie möglich Vertrauen auskomme. Weil wir gehen ja im Prinzip bei einer normalen Wahl, wenn ich auf Papier wähle, geheime Wahl, da ist ja alles wunderbar. Nur in dem Moment, wo da der Computer in der Mitte ist, ist halt ein Misstrauen da. Und da habe ich noch kein überzeugendes, allzu technisches, untechnisches Verfahren gesehen, wie man das hinbekommt. So, jetzt wieder mal Martin. Ja, danke. Also ich wollte eigentlich mich schon melden, was Ali Cologne vorhin gesagt hat, dass er da eben Verlässlichkeit braucht und dann doch für Klarnamen wäre. Meine, das ist ja wirklich das Problem in Berlin. Also es ist ja nicht alles theoretisch und jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ich meine, wenn man sowas macht wie einen permanenten Parteitag oder eben auch in Berlin ein Liquid, was halt tatsächlich Einfluss hat auf den Vorstand und dann eben auch auf Entscheidungen, die dann von Abgeordneten oder Verordneten übernommen werden sollen, dann ist es schon ganz wichtig, dass das wirklich verlässlich ist. Also das halte ich wirklich für einen ganz wichtigen Punkt. Also darüber müssen wir reden und das Bundesliquid ist halt jetzt nicht so eins. Deshalb ist natürlich richtig, dass man da noch andere Sachen machen kann. Aber wenn es eben um verlässliche Abstimmungen geht, sind natürlich die Anforderungen höher. Und ich finde da eben auch das wirklich interessant, gerade jetzt auch, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert. Ich möchte dann aber auch ins Feld führen, eine Lösung, die wir in Schöneberg gewählt haben, also Tempel auf Schöneberg. Das ist jetzt noch nicht technisch umgesetzt, aber da haben wir halt uns überlegt, dass man halt den Akkreditierungsprozess auch entkoppeln kann von dem Eintrag in das Liquid Feedback selbst. Dass man also auch sagen kann, wir machen das so, dass wir eine getrennte Liste führen, wo die Pseudonyme halt aufgelöst sind nach der Akkreditierung, sodass das nicht unbedingt, also dass nicht unbedingt ein Klarname im System stehen muss. Es muss aber etwas im System stehen, was eben der Nutzer nicht ändern kann, was über eine Liste, wir wollen das, weil wir ja klein sind, den Depot Schöneberg sogar völlig offline führen, wo man dann nachschauen kann, wer derjenige ist. Weil am Ende kennen sich ja auf dieser Bezirksebene sowieso alle und ja, dann ist es eben kein Problem. Und das kann man natürlich dann nach oben eskalieren lassen. Also das ist diese einmalige Akkreditierung auf der Bezirksebene kann natürlich dann auch fürs Berliner Liquid oder vielleicht sogar fürs Bundesliquid ausreichen. Also das ist die Idee, die dahinter steckt. Aber richtig ist, und da muss ich Ali Cologne unbedingt zustimmen, wenn es sowas gibt wie eine immerwährende Mitgliederversammlung, dann muss eben auch eine gewisse Verlässlichkeit da sein. Darf ich jetzt auch mal ein bisschen? Gehen, Jan. Ich habe schon die ganze Zeit Wortmeldungen reingeschrieben. Und zwar, ich dachte, das Thema wäre eigentlich schon diskutiert und deswegen habe ich es nicht angesprochen, aber die Frage, was eigentlich ein Klarname ist, ist offensichtlich überhaupt nicht beantwortet, weil ihr ganz unterschiedliche Definitionen davon verwendet. Also, was ist ein Klarname? Ist ein Klarname der bürgerliche Name? Also, ein bürgerlicher Name ist ja auch nur ein Pseudonym. Und eine klare Zuordnung ist dadurch ja nicht möglich. Also, wenn man jetzt Andreas Fischer heißt, dann viel Spaß bei der eindeutigen Zuordnung. Das ist nicht möglich. Also das ist der bürgerliche Name ist nur ein Pseudonym. Und wenn man Klarnamen will, dann will man ja eine eindeutige Zuordnung zu einem Namen haben. Und das hat nichts mit dem bürgerlichen Namen zu tun. Oder versteht ihr irgendwas falsch? Nein, also jeder kann im Prinzip seinen beliebigen Namen wählen, der muss nur eindeutig sein. Und was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel ich nenne mich überall Corbinian, das ist mein Nick und das ist mein bürgerlicher Name. Das hat Monopol auch vorher angesprochen. Was passiert, wenn jemand anders meinen Nick kapert und diesen Klarnamen übernimmt? Was passiert dann? Also wie wird dem entgegengewirkt? Corbinian, ich weiß nicht, wie lange du dabei bist, aber Macher hat genau mit diesen Argumenten die ganze Diskussion vor einer Stunde angefangen. Nämlich der Bezug auf den Klarnamen, dass es nicht so wirklich klar ist. Und letztendlich resultierte daraus die Problematik oder die Notwendigkeit der eindeutigen Authentifizierung. Und jetzt haben wir uns im Kreis gedreht. Okay, dann wurde das schon beantwortet, die Frage von Maha vorher. Okay, dann bin ich einfach zu spät dazugekommen. Dann passt schon. Und warum zum Teufel registrierst du dich hier nicht? Dann nimmt dir auch niemand den Nick weg, weil dann liegt das Zertifikat für diesen Nicknamen bei dir auf deiner Maschine. Ja, aber dann kann ich jetzt aber auch mal... Da kann ich jetzt auch mal ein Beispiel bringen. Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe. Ich sitze hier jetzt gerade an einem fremden Laptop und kann meinen Nickname zum Beispiel nicht benutzen, sondern ich habe jetzt Ali Cologne und einen Punkt dahinter gesetzt. Und das wäre durchaus möglich, dass mein Nickname auch gekapert wird. Aber ich habe jetzt selber gemerkt, dass ohne mein Zertifikat habe ich Probleme, überhaupt mein eigenes Nickname zu benutzen. Ja, und Computer werden nicht nur von einer Person benutzt. Also ich kann, wie gesagt, eingeloggt sein und jemand anderes kann meinen Account benutzen. Also das ist immer möglich. Das wird auch niemals auszuschließen sein. Das ist immer möglich. Deswegen immer eine Schwammigkeit ist immer da. Also hier habe ich zum Beispiel den Vorteil, dass ich anhand meiner Stimme erkannt werden kann. Das ist dann dem anderen System nicht der Fall, weil da musst du dich dann wirklich eindeutig auf den Namen verlassen können. Ah, du hattest uns vorhin ja noch ein Argument versprochen, warum du jetzt einen bürgerlichen Namen im Falle verbindlicher Abstimmungen wirklich bevorzugen würdest. Oh Gott, vor lautem Mitdenken habe ich jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht. Also mir geht es einfach darum, dass ich im Internet immer nur mit Nicknames konfrontiert werde und das für mich teilweise schon zur Unkultur wurde. Weil wenn ich jetzt beim Bundesparteitag bin und ich will stimmberechtigt sein, muss ich auch meinen Ausweis vorlegen, sonst passiert überhaupt nichts. Und warum sollte das denn dann auch nicht beim Liquid Feedback das gleiche sein? Sekunde, das hatten wir. Weil du musst dich zwar bei der Akkreditierung mit deinem Ausweis identifizieren, aber nicht gegenüber mir. Ich habe zum Beispiel auf dem letzten Bundesparteitag neben Tom Kahler, die hier auch anwesend ist, gesessen. Und ich weiß definitiv heute noch nicht, wie die wirklich vollständig heißt. Und das ist eine Sache, die bei so einer bürgerlichen Namen Liquid Feedback natürlich so wäre, dass jeder zu jedem Zeitpunkt immer genau weiß, wer da neben ihm saß, wie er genau abgestimmt hat, egal wo der neben ihm saß, in Anführungszeichen. Und das Ganze wird über Jahre aufbewahrt und niemand kann wirklich sicher sein, dass dann nicht mal ein Datenbankdump die Partei verlässt. Also es ist schon eine andere Qualität, oder? Gut, da muss ich dir dann recht geben. Unter dem Gesichtspunkt, ja. Okay, jetzt habe ich aber irgendwie inhaltlich beigetragen. Das tut mir leid. Die nächste Eintrag in der Rednerliste wäre von CHL. Ja, da bin ich auch gleich wieder und überspringe mal den Punkt mit den Sockenpuppen. Also doch, da sage ich doch was zu. Und zwar, ich glaube, es gab noch nicht so wahnsinnig viele Sockenpuppen. Die meisten Leute sind im Moment identifizierbar über Nick. Das Hauptproblem, also Missbrauch, was ich nochmal ansprechen wollte, ist, wir nehmen jeden auf, der 48 Euro bezahlt. Da prüfen wir nichts und ich möchte ganz gerne auch eine Garantie haben, dass diese Daten, die über jeden Einzelnen erhoben werden, nicht nach außen getragen werden. Diese Garantie kann mir keiner geben. Ganz einfach deswegen 48 Euro Marketing-Mensch oder so auf den Tisch und zack hat er unsere Daten, wie wir ticken, wann wir online sind und so weiter und so fort. Puck, du hattest doch einen Eintrag in der Rednerliste. Martin, zum Thema Verbindlichkeit hattest du schon? Hatte ich schon, aber ich kann, ich kann noch mal was zu den 48 Euro sagen. Diese Gefahr besteht ja tatsächlich, das darf man wirklich nicht minimalisieren. Ich hatte ein Gespräch mit einem Spiegeljournalisten mal darüber, der wollte halt auch Details haben, wollte die Namen haben aus Abstimmungen, die ich ihm nicht gegeben habe. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er nicht einfach, damals war es noch 36 Euro, warum er nicht einfach 36 Euro investiert, um da anzukommen. Und da hat er mir gesagt, nee, das könnte man nicht machen. Also wenn man sowas macht, dann ist das eine rechtliche Grauzone und da könnte man auch Schwierigkeiten bekommen. Also ich wollte damit nur sagen, es gibt also tatsächlich wohl Probleme, wenn man sagt, ich werde da Mitglied, um Daten abzuschöpfen. Das sollte nicht sein. Dennoch stimmt das natürlich, dass man in der Tat durch die einfache Mitgliedschaft dann schnell an mehr Informationen kommt, klar. Die sind doch dann, aber wenn er das machen würde, dann müsste er auch die Datenschutzerklärung unterschreiben und dann wäre er ja auch dran gebunden, das nicht weiterzugeben, diese Informationen. Genau, das ist der Punkt. Also wenn man Mitglied wird irgendwo nur um Daten abzuschöpfen, dann ist man halt in der rechtlichen Grauzone und macht sich unter Umständen sogar strafbar. Also das wird dann doch nicht so gemacht, obwohl es tatsächlich möglich ist. Also jetzt zu sagen, es ist alles sicher, ist natürlich nicht der Fall. Ganz kurz eingegrätscht, also wer jetzt irgendwie schon manipuliert auf diesem System halt, der macht sich auch schon strafbar. Der Spiegeljournalist ist löblich, wenn er sich für seriös hält. Es gibt auch Fokus und das kannst du ganz einfach umgehen. Dann frag doch ganz einfach dein Kumpel hier, 48 Euro, melde dich da mal an und dann möchte ich wissen, wie die Parteioberen da und da abgestimmt haben. Also du kannst es umgehen und dann würde sich der Journalist wieder auf den Schutz berufen, wo er die Daten hat. Also das läuft doch komplett leer. Der Würmtal-Pirat ist der nächste auf unserer Liste. Hat auch vergessen, es haben lang genug gewartet. Schade. Nils. Ja, nochmal dazu. Da ist jetzt immer noch die Frage, was die Alternative ist. Die Alternative auch auf dem Parteitag ist, ich muss den Leuten einfach vertrauen, dass sie das Bändchen tragen, weil sie tatsächlich korrekt akkreditiert sind. Da kann ich genauso gut sagen, Moment mal, das glaube ich nicht. Der ist doch einfach nur Best Buddy von seinem Gensek, den er reingewunken hat. Auch da müsste es die Möglichkeit geben, nachzufragen, ob der tatsächlich stimmberechtigt ist. Und wenn wir jetzt im Liquid so weit sind, dass wir sagen, wir haben die Angst, dass die Daten rausgetragen werden, dann müssten wir eigentlich konsequent sein und sagen, dann können wir online nicht abstimmen. Weil wenn wir einmal so weit sind, dass wir gewisse Prozesse haben, wo wir sagen, wir verstehen nicht, wie die funktionieren und wir können das gar nicht hinterfragen, dann können wir es meines Erachtens lassen. Ja, aber wenn wir so ein Modell hätten, wo jetzt Klarnamen sind, also solche Namen wie Monopol und sowas, also verifizierte Namen, die über eine Stelle außerhalb des Systems auf bürgerliche Namen und Adresse, also wirklich auf eine nachvollziehbare Person abgebildet sind, dann könnte man den Datenbankdump weiterhin rausgeben und da steht halt Monopol und da weiß halt keiner, wer das ist und da steht halt meinetwegen auch Bubernd und da weiß man halt, wer das ist. Müsste aber nicht so sein. Damit könnte man dieses Problem wirkungsvoll umgehen. Naja, aber wenn es mein Recht als Mitglied ist, herauszufinden, wer hinter gewissen Nicks steht, dann mache ich das, trage mir das auf und danach habe ich zwar den Datenbankdump mit Nicks oder mit Nutzer-IDs, aber habe in der Liste daneben das Mapping auf die Nutzername. Dann muss ich mir das halt mit Umweg holen, aber dann habe ich es immer noch. Naja, du könntest ja zum Beispiel sagen, das einzelne Mitglied kann sich zwar im Prinzip auf der Landesgeschäftsstelle den Namen abholen, wenn es zum Beispiel um Verdacht einer Straftat oder sonst was geht, aber A, nur mit einer vernünftigen Begründung und B würde vielleicht festgehalten, wer das abholt. Da sehe ich so ein bisschen anders, also gerade wenn man es auf die Geschäftsstelle macht, dass man dann den Vorstand bzw. die Verwaltungsberaten in irgendeine Doppelrolle stellt, dass sie auf der einen Seite akkreditieren und auf der anderen Seite dann entscheiden können, wer unter welchen Voraussetzungen Daten einsehen darf. Ah, guter Punkt. Fulleren hat eine Wortmeldung. Ich finde es ziemlich unrealistisch davon auszugehen, dass man überhaupt längere Zeit sich im Liquid Feedback anonym bewegen kann. Denn allein schon wegen der Delegation müsste man ja irgendwie seinen Nick nehmen. Der ist dann im Wiki definiert und wenn man da noch seinen Klarnamen stehen hat oder weil es in der Mailadresse in der Mailingliste geht, ist doch völlig illusorisch anzunehmen, dass jemand präzise genug darauf achtet, das sauber zu trennen und den Nick nicht in irgendeinem privaten Piratendienst anderer Art nicht auch benutzt. Da kann ich gerade. Ich weiß nicht, warum du meinst, das wäre unrealistisch. Ich halte das seit 2 Jahrzehnten so. Denke ich. Das wollte ich auch gerade sagen, das geht. Es ist anstrengend, aber es geht. Das mag Leute mit tiefem IT-Verständnis und großer Geheimniskrämerkapazität gelingen, aber dann erkennen dich die Leute zwischen 2 Diensten auch nicht wieder. Also spätestens dann, wenn ich soziale Kontakte auch mit ins Private rübernehme von den Piraten, wird mein Klarname irgendwann auftauchen. Also spätestens dann, wenn ich irgendwelche Piraten zu mir nach Hause einlade und die meine Klingel suchen, also spätestens dann bin ich nicht mehr anonym. Oder ich halte mich dann eben aus dem kompletten sozialen Kreis raus. Das wäre dann eine Möglichkeit, aber das wäre dann keine gute Lösung. Moment. Also das ist jetzt kompletter Mischmasch. Ich kann in dem System, wenn ich kein Delegierter werden will und einfach nur mit abstimmen will, dann nehme ich dort ein 1, 2, 3, was ich sonst nirgendwo anders verwende, gebe keine Daten von mir an und stimme einfach mit ab. Das kann ich 10 Jahre durchhalten, wenn ich einfach nur mit abstimmen will. Wenn ich Delegierter werden will, wenn ich eigene Initiativen einstelle, dann werde ich natürlich die Initiativen auch auf Mailinglisten erwähnen und so weiter. Dann geht das nicht. Aber einfach nur anonym abstimmen geht mit dem jetzigen System. Selbst das mit den Mailinglisten ging nicht. Ich könnte mir der Sockenpuppen E-Mail-Adressen erstellen. Hindert mich auch keiner dran. Aber wenn du wirklich Werbung machen willst und dann, also du redest mit deinen Freunden oder so und dann sagst du diese Initiative, also das wird sehr, sehr schwierig, da musst du schon sehr viel Disziplin haben. Aber wenn du einfach abstimmen willst, dann brauchst du kein IT-Genie sein, ja? Das kannst du einfach machen als Pirat. Simon, ich habe mich ja auch extra darauf bezogen, wenn man privaten Umgang, also sozialen Umgang mit Piraten pflegt, dass ab dem Moment es schwer sein wird, sich weiter anonym zu halten. Das Beispiel, was du eben gebracht hast, das ist absolut nachvollziehbar. Das würde funktionieren. Und das auf sehr langen Zeitraum hin. Ali, auch das kann ich entkräften. Der kann dann zwar deine Location rausfinden, wenn du ihn zu dir nach Hause einlädst, aber du kannst ja sagen, twitter mich vorher an und jeder Mensch hat heutzutage ein Smartphone mit Internet-Flatrate, ein Twitter-Client und der twittert dich dann eben an und du sagst, du holst ihn unten an der Tür ab oder so und extra für diesen Zeitpunkt überklebst du dein Klingelschild und dein Briefkastenschild mit irgendwas anderem. Ja, aber das ist ja dann irgendwann eine Paranoia. Also wenn ich jemanden schon privat kennenlernen will oder in meinen Reich lasse, dann habe ich auch kein Problem, meinen Namen zu nennen. Das ist kordianisch. Ja, aber das gilt halt nicht für jeden. Am nächsten Tag gehe ich dann hin und gucke, welches Klebe, wo kein Klebe mehr drauf ist. Ja, genau. Bevor wir jetzt zu akademisch werden, der Nils möchte uns noch was über das Rechtsgutachten sagen. Da muss aber vielleicht eine Spur ausholen, weil da möglicherweise nicht jeder im Bilde ist, um was es gerade geht. Ich wollte weniger was sagen als was fragen und ich hoffe, dass die Leute, die da jetzt aus Berlin dabei sind und sich besser damit auskennen, mir rechtzeitig ins Wort fallen, bevor ich Unsinn erzähle. Ich hatte das so verstanden, dass die Betreiber des Bezirks Liquid eine Anwaltskanzlei beauftragt haben, dass diese sich die neuen Bedingungen zum Liquid ansehen, insbesondere diese Klarnamengeschichte, und dass dort diese Kanzlei gesehen hat, ja, es gibt dort ein Datenschutzproblem, aber man müsse auf der einen Seite das Recht jedes Mitgliedes sehen, dass der Klarnamen nicht gespeichert wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Notwendigkeit sehen, dass man mit Klarnamen vernünftige Abstimmungen im Liquid Feedback sieht, und dass das gegeneinander abgewogen wurde und dass sie zu dem Punkt gekommen sind, dass das rechtlich in Ordnung wäre, das mit den Klarnamen zu tun. Und da wollte ich mal fragen, ob jemand hier ist, der das gelesen hat und der dort zu einem anderen Ergebnis kommt als die, die dort dieses Gutachten geschrieben haben. Ich weiß, dass es dort einen Antrag von Markus Gerstl an den Bundesvorstand gab, der abgelehnt wurde, aber so wirklich ein Rechtsgutachten in die andere Richtung habe ich noch nicht gesehen und ich wäre sehr daran interessiert. Da möchte jemand was direkt zum Gutachten sagen, den ich aus dem Pad gelöscht habe? Oder Maha, wolltest du zuerst? Ja, mach du mal zuerst. Also ich habe dieses Gutachten natürlich auch gelesen, zur Entstehungsgeschichte des Gutachtens. Also dieses Gutachten ist halt von der Partei in Auftrag gegeben worden an JBB. Ich glaube, den Namen darf man da sagen. Diese Partei hat schon mal vor einem Jahr ein Gutachten erstellt, oder jetzt mittlerweile anderthalb, als es um die grundsätzliche Einführung von Liquid ging. Da hat die Datenschutzbehörde, und auf die kommt es vorrangig an und nicht auf ein Gutachten, hat die Datenschutzbehörde gesagt, ja, in der jetzigen Form ist es okay. Ich habe dieses Gutachten gelesen, ich habe es auch mal auseinandergenommen, dummerweise finde ich jetzt meine Unterlagen nicht. Mein Grundgefühl ist, da ist was in die Feder diktiert worden. Anwälte schreiben Gutachten gegen Geld und sie schreiben Gutachten im Auftrag. Ich möchte diesem Gutachten eine gewisse Objektivität absprechen, zum einen, und zum anderen, und das ist, glaube ich, auch jetzt gerade für Mecklenburg-Vorpommern sehr interessant, es gab ein Gespräch mit der Datenschutzbehörde hier in Berlin und die sehen das Ganze anscheinend nicht so. Unser Datenschutzbeauftragter der Piratenpartei hat das Ganze heute auch über die Mailingliste ja so sinngemäß gehauen. Das wäre das, was man Mecklenburg damit geben würde. Es gibt neueren Stand als dieses Gutachten. Martin? Ja, also den neueren Stand kenne ich natürlich nicht. Zum Gutachten kann man natürlich nur so viel sagen, weil es da ja auch schon mal damals die Behauptung gab, ja, das sei alles nicht in Ordnung. Jetzt gerade Herr Koratz, das hier links im Chat auch nochmal gesagt, dass das irgendwie fachlicher Schrott sei. Ich möchte dazu bemerken, dass man das nicht so ohne weiteres behaupten darf. Denn wenn Anwälte ein Gutachten machen, ist das rechtsverbindlich. Das heißt, man kann sich darauf verlassen. Jetzt kann erst durch eine richterliche Entscheidung anders gesehen werden, aber dann hat man eventuell auch Schadensersatzansprüche. Ansonsten, wenn das ein Gutachten ist, was in Auftrag gegeben wird, gibt es da eine gewisse Verlässlichkeit. Also wer jetzt einfach sagt, alles Schrott, alles Gefälligkeit, der muss dann eben auch mehr sein. Ne? Also das ist nicht einfach so, dass man so ein Gutachten einfach hinwegreden kann. Das hat vor einem Jahr ja schon mal Jens Seitenbusch versucht und es ist ja dann auch nochmal zum Briefwechsel darüber gekommen und so. Und damals ist eben schon festgestellt worden, dass wenn eine Anwaltskanzlei das macht, dann ist es auch durchaus ernst zu nehmen. Ich kenne jetzt allerdings nicht die neuere Entwicklung, was jetzt den Datenschutzbeauftragten angeht. Da scheint es tatsächlich neuere Entwicklungen zu geben, aber die kann ich jetzt nicht, da kann ich nicht zu äußern, weil ich das nicht zur Kenntnis genommen habe. Könnte mal jemand den Link zu diesem Gutachten posten? Weil wenn das letzte ist, was ich gelesen habe, dann braucht man da nicht die juristische Bewertung angreifen. Da sind einfach Tatsachenbehauptungen drin, die in der Weise, also mindestens schwer nachvollziehbar sind. Puck. Also zunächst einmal zu Maha. Der Unterschied zwischen Bundesliquid, wo die Kanzlei das erste Mal tätig wurde, und dem jetzig vorliegenden Gutachten, da musst du unterscheiden. Im ersten Fall hat die JBB Geschäftsbedingungen gemacht und die sind in Einsatz gekommen, und sollte dadurch etwas passieren, können wir sie natürlich in Regress nehmen. Also dafür haften sie. Ein Rechts gut genommen. Achten ist ja ein sehr tatsächlich. Prinzipiell immer erst einmal, naja, eine Meinungsäußerung und hat noch keine Verbindlichkeit whatsoever. Und dieses Rechtsgutachten, soweit ich das verstanden habe, dient in erster Linie einem Zweck. Und zwar der Datenschutzaufsichtsbehörde eine Meinung darzustellen. Die Datenschutzaufsichtsbehörde ist momentan im Meinungsfindungsprozess und im Gespräch. Was von vornherein absehbar war, ist die Aufsichtsbehörde kritischer, und zwar wesentlich kritischer, als die beauftragte Kanzlei. Es ist immer wie bei Juristen, die haben die gleichen Sachverhalte zu beurteilen, die haben die gleichen Gesetze zur Hand, aber sie ziehen unterschiedliche Schlüsse daraus. Im Endeffekt, naja, wenn die Behörde sagt, es geht nicht, dann müssen wir halt entweder dagegen klagen, weil wir der Kanzlei glauben, oder wir glauben einfach der Behörde. Da würde ich auch noch mal ganz gerne was zu sagen, also zur Rechtsverbindlichkeit von Gutachten halt. Also ein Gutachten wird halt erstellt zur Untermauerung einer bestimmten Auffassung. Also ich muss dazu auch sagen, ich bin auch Anwalt und da unterschreibst du mir auf jeden Fall einen Haftungsausschluss. Wenn ich einen groben Schnitzer mache, dann kann man mich schon in Haftung nehmen, egal ob ich da einen Haftungsausschluss habe oder nicht. Andererseits ist es wie gesagt nur ein Gutachten, es ist eine Rechtsauffassung und es gibt halt gegenläufige Rechtsauffassungen. Okay, also meine Äußerung bezog sich natürlich auf die Sache im letzten Jahr. Das hat ja Puck schon klargestellt. Also da kann man ihn in Haftung nehmen und hier ist jetzt die Sachlage vielleicht ein bisschen anders. Jörg. Oh, bin schon dran, super. Ja, sprechen statt schreiben, genau. Was mir aufgefallen ist, das hat man auch an anderen Stellen immer mal wieder, wir sollten vorsichtig sein, dass wir nicht versuchen, unsere jeweilige Meinung, also Klarnamen wollen wir haben oder wollen wir nicht haben, mit Hilfe von Rechtsanwälten in der Partei durchzusetzen. Natürlich, wenn es bestimmte Gründe gäbe, dass irgendwas wirklich rechtlich nicht geht, dann müssen wir das beachten. Aber ansonsten sollten wir uns wirklich darüber informieren, was wir wollen. Also eben wiederum, um auf diese Anforderungen zuzukommen. Wenn man mal klar wüsste, dass es eben keine Mehrheit dafür gibt, alle Piraten in so einem System für Klarnamen zu zwingen, sondern dass man zwar die Anforderung hat, alle zu identifizieren, aber man möchte es eben nicht über Klarnamen machen, dann muss man einfach eine Lösung finden. Man kann auch eine Lösung finden, ja, in der Abwägung der verschiedenen Interessen. Aber erstmal klären, was man will und nicht versuchen, mit dem rechtlichen Argument zu sagen, das geht ja sowieso nicht. Das ist irgendwie nicht das, was ich an den Piraten schätzen gelernt habe. Naja, in dem Zusammenhang vielleicht ein kleiner Hinweis als Dienstleistung. Der Seelöwe hat einen Vortrag auf der Trollcon gehalten. Auf der Trollcon, der hat das war doch auf der Flauschcon. Und da ging es um Trolle im Liquid Feedback. Und wenn jemand was Trolliges im Liquid Feedback findet, möge er bitte eine E-Mail an seelöwe.seele.w@piratenpartei.nrw.de schicken mit Link. Und an alle, die das tun, blumigste Grüße und einen tiefen Dank. Die Adresse steht auch nochmal im Pad. Okay, Ende des Werbeblocks. Jörg, wolltest du noch was sagen? Nee, ich habe überlegt nur gerade, das Einzige, was ich den Liquid Feedback noch nicht kritisieren konnte, war, dass es da Trolle geben soll. Wow. Da hätte ich was für dich. Gerade heute habe ich eine Troll-Initiative gesehen. Die war einfach noch nicht mal so strafrechtlich relevant, dass man sie löschen könnte. Die war einfach nur dämlich. Also sowas gibt's schon. Okay, schick mir mal den Link. Musst nur gucken. Nicht jetzt, nicht jetzt. Innen. Da gibt's eine, da weißt du, was gemeint ist. Gerade eine neue. Okay, danke. Maha, Link zum Gespräch mit den Berliner Datenschützern. Hast du da noch was Neues? Ja, das hat gerade eben jemand gepostet. Ich habe es nochmal wiederholt, weil es der eine oder andere noch nicht gesehen hat. Da ist halt hier das Protokoll des Gesprächs mit der Berliner Datenschutzbehörde drin, wo auch diskutiert wurde, was die kritisch sehen und dann eben sogar Lösungsmöglichkeiten. Und das finde ich sehr aufschlussreich. Also ich glaube, das sollten sich alle mal durchlesen. Ja, machen wir aber vielleicht nicht online. Gibt's noch jemanden, der was sagen möchte? Ich habe jetzt eben gerade einmal überlegt, warum mir das eigentlich mit den Klarnamen so wichtig war und habe eigentlich für mich rausgefunden, es hat wohl was mit der sozialen Prägung zu tun, dass man einfach das mit diesen Klarnamen lernt, im wirklichen Leben dann damit umzugehen und dass ich da sehr konservativ bin und bin da schon etwas von mir erschrocken. Weil als du nochmal nachgefragt hattest, warum mir das so wichtig ist, habe ich darüber nochmal nachgedacht. Und es ist wirklich so, dass ich da anscheinend so geprägt wurde durch die Gesellschaft, dass Klarnamen wichtig sind, dass ich da auch selber drauf bestehe. Nach der Überlegung immer noch? Bitte? Bestehst du nach der Überlegung immer noch drauf? Da ich selber online ja eigentlich mit meinem Nickname unterwegs bin und nicht mit meinem Klarnamen, könnte ich eigentlich mit den Nicknames weiterleben. Also um deine Verwirrung zu steigern, es widerspricht nämlich auch deiner ursprünglichen Argumentation, als du gesagt hast, dass du dann ja, wenn unter dem relativ jetzt mittlerweile geouteten Nickname irgendetwas abstimmen würdest, wäre das ein Leben, bestehst dann aber bei verbindlichen Entscheidungen drauf, dass du bitte mit deinem bürgerlichen Namen abstimmen sollst, da hatte ich mich eh schon gewundert. Ja, also mein Ansatz war wohl der falsche. Es ist ja so, zum Beispiel, wenn du zu irgendeiner Bundeswahl gehst, dann zeigst du ja auch deinen Ausweis vor. Und mit diesem Denken gehe ich da eben dran oder ging damit dran. Und das ist eben bei dieser Plattform einfach falsch. Es ist nicht angebracht, so zu denken. Müsstest du Pech haben, um die Analogie zu vertiefen, dass das jemand ist, dein Nachbar beispielsweise, gegenüber dem dich da ausweist. Ansonsten ist das ein hier völlig unbekannter Mensch, der lediglich prüft, ob du da in der Liste stehst. Ne? Also ich muss zugeben, ich habe in Deutschland noch nie wählen dürfen. Ich kenne das Verfahren nicht. Ja, du legst deinen Ausweis vor, damit du einen Wahlschein kriegst. Ne? Aber was du dann machst, das bleibt dir dann überlassen. Aber da sind wir übrigens bei einem interessanten Thema. Das würde ich auch noch gerne mal anschneiden. Vorhin kam schon der Hinweis im Chat. Und ich glaube, Martin, du hast auch das Wort schon mal benutzt, Wahlcomputer, dass man da nicht reinkommt. Und wenn wir schon ein bisschen kontrovers sein wollen zum Schluss, möchte uns jemand erzählen, woher das Wort Wahlcomputer und die entsprechende Kontroverse tatsächlich kommt? Oder StreetDog möchte das doch jetzt garantiert uns was über den NEDAP erzählen und warum der NEDAP eben gerade nicht was mit dem Liquid Feedback zu tun hat. Kenne ich jetzt eigentlich auch nicht aus eigener Hand, aber es gab mal die Bestrebung, richtige, also staatliche Wahlen mit einem Computer zu machen, also geheime Wahlen. Was dann angemerkt wurde, dass es eben nicht sicher ist und weil Computer eben manipulierbar sind und diese Maschinen eben, da kann man irgendwie ein neues Betriebssystem drauf flashen oder sonst irgendwas damit machen und kann damit viel manipulieren. Die haben es nicht einsehen wollen, bis dann der CCC damit gedroht hat, das während der Wahl quasi zu hacken und die Wahl damit zu schrotten. Und haben es erst dann eingesehen, dass es doch nicht einsetzen sollen, aber allzu viel genauer weiß ich es auch nicht. Also es wurde halt praktisch bewiesen, wie diese Maschinen manipuliert werden können und es wurde gezeigt. Ja, aber arg viel mehr weiß ich darüber auch nicht. Und es unterscheidet sich halt in dem Sinne, also die eigentliche Idee bei Liquid Feedback ist halt, dass man deshalb keinen Wahlcomputer hat, weil es keine geheime Wahl ist, weil man der Maschine gar nicht vertrauen muss. Also auch wenn die Maschine manipuliert wird, kann man diese Manipulation erkennen und kann deshalb sagen, dass es manipuliert worden und kann das annullieren. Das ist die eigentliche Idee, die sehe ich aber in der Praxis nicht bei uns. Also ich sehe nicht, wie man in Liquid Feedback Manipulationen erkennen können soll, auch wenn es eigentlich so sein soll. Also wenn ich jetzt abgestimmt habe im Liquid Feedback, kann ich im Gegensatz zur Bundestagswahl ja nachprüfen, wie meine Stimme jetzt da irgendwie in die Zählung eingegangen ist. Ich kann auch dem Jörg seine Stimme sehen und ich kann den Jörg fragen, sag mal, hast du wirklich mit Nein gestimmt? Und dann kann der Jörg sagen, jo, habe ich gemacht. Wenn ich dem Jörg vertraue, dann bin ich damit irgendwie ganz gut. Das Problem habe ich, wenn ich da einen Nick sehe, den ich niemanden zuordnen kann und den ich nicht anrufen kann. Das ist wahrscheinlich der Punkt, auf den du anspielst, oder? Nein, wenn ich das gerade noch wiederholen darf, weil ich habe das wieder gestattet, ich mal, also vielleicht kriegt meine Formulierung besser an. Du hast Klarnamen, alle sind Klarnamen. Und wir haben dort 500 Schmidts, die alle Parteimitglieder sind, die definitiv Parteimitglieder sind, die aber noch nie in die Gebiete waren und das auch nicht vorhaben. Und diese 500 Schmidts stimmen halt auch ab. Wie willst du? Du hast keine Adresse von denen. Die antworten nicht auf Mails. Die haben gar keine Mails. Willst du die jetzt einzeln abgehen? Du als Dirk Monopol und willst die überprüfen? Er hat mich geleakt. Okay. Nee, das ist ja genau die Frage. Da ist doch der Graubereich, wo es dann in so einen quasi geheimen Duktus verfällt, oder? Ich glaube, Geheim ist das falsche Wort. Geheim ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist halt, mal angenommen, man hat eine Abstimmung mit 500 Leuten, die da abgestimmt hat. Und 100 davon sind Sockenpuppen. So, wir wollen jetzt ein System haben, bei dem sowas halt auffällt und auffliegt, so eine Manipulation. Wenn wir jetzt aber in Liquid Feedback reingucken und sehen diese 500 Namen, wer kann dann da erkennen, dass da jetzt Sockenpuppen dabei sind? Das kann von uns aktuell gerade niemand, weil da immer irgendwie 100 oder noch mehr Namen drin sind, die wir nicht kennen. Und zwar wir alle nicht. Und wenn man halt Klarnamen hat, dann hat man da halt leider immer noch ohne Ende Namen drin, die man immer noch nicht kennt und die man immer noch nicht sagen kann, ja, hier, da kann was nicht stimmen. Nils? Nur mal ein kleiner Hinweis. Wenn man das System manipuliert, dann kann man es auch so manipulieren, dass es dir etwas anderes anzeigt, als in der Abstimmung gezählt wird. Das kommt erschwerend hinzu, aber deswegen gibt es ja theoretisch noch den Datenbankdump, den man runterladen kann. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses Datenbankdumps, dass eben verschiedene Leute den Datenbankdump runterziehen können, den miteinander vergleichen können und dann die Daten darin zur Überprüfung nutzen können. Das gehört auch zum Sicherheitskonzept dazu, ist aber natürlich ein Witz, weil wir irgendwie von 35.000 Mitgliedern trotz IT-Partei kriegen das vielleicht 1.000 oder 2.000 hin, irgendwie so einen Datenbankdump auszuwerten, würde ich mal schätzen. Lass es auch mal 10.000 sein, weil wir echt eine IT-Partei sind, aber dann sind es halt immer noch 25.000, die es nicht können. Also ich kriege das noch nicht mal hin, wenn ich das Abstimmungsergebnis einer Abstimmung sehe und unten drunter steht ja unter Abstimmdetails die ganzen Stimmen, dann wirklich nachzuvollziehen, ob dieses Abstimmergebnis stimmt und warum ausgerechnet die Initiative 4711 gegen diese Initiative 4712 gewonnen hat. Nils. Ich wollte noch was dazu sagen mit diesen Leuten, von denen man nicht weiß, ob die abstimmen. Wir hatten uns da kurz mal am Stammtisch drüber unterhalten und sind zu dem Punkt gekommen, dass man eine ganze Menge lösen könnte, dass wenn man alleine den Leuten nach der Abstimmung eine E-Mail schreibt, generiert, dass man einfach sagt, du hast übrigens abgestimmt, in der Hoffnung, dass so Leute nicht hintenrum abstimmen. Das war jetzt nur so ein kleiner Fix. Gibt es dort andere Ideen, wie man im jetzigen Liquid dafür sorgen kann, dass diese inaktiven Accounts nicht gekapert werden? Deine Lösung funktioniert nicht, weil wenn ich die 500 Leute gekapert habe, dann habe ich dort überall E-Mail-Adressen hinterlegt. Das sind Leute, die sind nicht aktiv. Wir reden hier über die Piraten, die nicht tun. Die kannst du als Sockenpuppen mit. Das sind echte Piraten, die tun noch nicht. Die merken auch nicht, wenn du ihren Account missbrauchst. Ja, es gibt zwei Fälle. Also es gibt halt einmal den Fall, irgendjemand hat einen Account angelegt und du jubelst diesem Account jetzt irgendwelche Abstimmungen unter. Oder du bist irgendwie in der Lage, selber zusätzliche Accounts zu erstellen. Das sind zwei verschiedene Angriffsvektoren, für die man Lösungen braucht. Danke. Dann hätte ich noch, würde ich gerne die Frage vom Old Holgi aufgreifen. Ich hatte doch vorhin gesagt, ich kann schauen, wie ich abgestimmt habe und ich wundere mich über das Ergebnis, was beim Jörg ausgewiesen wird. Ich rufe den an, weil ich seine Telefonnummer habe und frage ihn, sag mal, hast du da mit Nein gestimmt? Und ich habe eben den Fall betrachtet, dass er sagt, jo, habe ich, und ich habe es damit nachgeprüft. Was passiert eigentlich, wenn der Jörg sagt, nee, habe ich nicht? Dann fängt der spaßige Teil an. Dann muss irgendwie unterschieden werden, ob er jetzt lügt oder ob er die Wahrheit sagt. Die Idee bei dem Sicherheitskonzept ist im Grunde, einer schlägt Alarm, hier ist irgendwo eine Manipulation behauptet und dann stürmen irgendwie alle auf die Datenbankdumps und überprüfen irgendwie ihre Sachen und wenn es gut läuft, kommen dann nochmal irgendwie 10 Manipulationen raus und dann weiß man, okay, es gab eine Manipulation. Oder es überprüfen halt alle und überall sonst in der ganzen Partei ist alles in Ordnung und alle haben es geprüft und alles ist gut, dann hat der eine halt wahrscheinlich Mist erzählt. Das ist so die Idee, wie das dann abläuft, was ich allerdings halt auch irgendwie ein bisschen praxisfremd finde. Nee, das ist komplett falsch. Es muss bereits algorithmisch festgelegt sein, dass jeder Wahlteilnehmer ohne großen Aufwand, mit minimalen Aufwand feststellen kann, durch Quittung, durch eine kryptologisch gesicherte Quittung, dass tatsächlich seine Stimme gezählt wurde. Es darf keine Eskalation geben, von wegen, ich muss den anrufen und muss den kennen und muss den... Es muss von jeder Wahlteilnehmer, diese Technologie existiert, jeder Wahlteilnehmer kann ohne Eskalation feststellen, ob er betrogen wurde bei der Wahlstimmabgabe oder nicht. Und man braucht keine Eskalation. Ja? Und deshalb wundert mich die Stellungnahme meines Vorsprechers, der hier diese Eskalation behauptet, die technologisch nicht erforderlich ist. Ja, definiere Wahlteilnehmer. Wenn der Wahlteilnehmer halt eine Sockenpuppe ist, dann kann der halt viele E-Mails kriegen. In einer Wahl kann es keine Sockenpuppen geben, ja? Die Sockenpuppen werden schon bei der sozusagen Zulassung, Stimmzulassung aussortiert. Eine Wahl mit Sockenpuppen ist eine schlechte Wahl. Die ist technologisch rückständig und darf in einer modernen, im 21. Jahrhundert gar nicht mehr stattfinden. Hör mal. So. Ja, willkommen am Anfang der Diskussion. Ja, machen wir mal andersrum. Dude, jetzt folgende Situation. Du weißt, wie du abgestimmt hast. Du kriegst deine Quittung und auf der Quittung steht was anderes. Was machst du? Dann weißt du, dass es Betrüger gibt an Höchststelle, die den Algorithmus von Anfang an mit hohem Kapitaleinsatz betrügerisch verändert haben, ja, in unwissenschaftlicher Weise, um den Wahlsieg für ihre Partikularinteressen herbeizuführen. Das weißt du sofort. Das weiß. Halt, andersrum jetzt. Wo ist er denn jetzt? Wir hatten den gekickt. Och Menno, wir hatten den jetzt gekickt, Infosocke. Was soll denn das? Jetzt hat er mal was halbwegs Sinnvolles gesagt. Wir reden doch über den Feedback. Was soll das mal mit der Twitterung und so? Also das ist doch alles öffentlich. Ich sehe doch, wie ich abgestimmt habe. Also, das ist irgendwie völlig komisch. Ja, das ist ja die Quittung. Ne? Die Tatsache, dass du dann aufgelistet wirst unter der Abstimmung, wenn die fertig ausgezählt ist, ist ja für dich die Quittung, dass du es gepackt hast, rechtzeitig den richtigen Knopf richtig zu bedienen. Und ich sehe dann auch, wie du abgestimmt hast. Ne? Interessant ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt behaupten würde, ich schwöre, ich habe mit allen möglichen Zeugen und sonst was irgendwie ja gestimmt und meine Stimme wird mit nein gezählt. Ne? Das, wie siehst du das? Wäre das ein Problem? Oder noch schlimmer, guckst du nach, ob deine Stimme richtig gezählt worden ist nach Abstimmung regelmäßig? Ja, bei den Delegationen, die ich habe, gucke ich schon nach. Ist doch sehr einfach, weil beim Ergebnis immer, also oft ich relativ weit oben stehe in der Skala, das sehe ich sofort. Und von daher, ja natürlich. Also ich denke, dass das auch die Leute normalerweise machen, dass wenn sie sich interessieren für das Ergebnis, dass sie nach sich selbst auch mal schauen. Haben wir jemanden, der irgendwie genauso wenig Delegationen hat wie ich? Also ich sehe das Problem anders, wenn ich nämlich nicht abstimme und jemand würde meinen Namen gebrauchen, um abzustimmen. Erstens ist das Liquid Feedback mittlerweile so umfangreich, dass man wirklich nicht in jede Abstimmung hineinschaut. Das ist das eine. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob vielleicht jemand könnte ja unter meinem Namen abstimmen, möglicherweise. Das würde ich gar nicht mitbekommen unter Umständen. Insofern ist das, was Dude gesagt hat, hat durchaus gewissen Hand und Fuß. Wenn man nämlich eine Mitteilung bekommt, dass abgestimmt worden ist unter dem eigenen Namen, dann weiß man, aha, da ist was gelaufen. Da hat man aber eine Bestätigung, aha, erstens, die Stimme ist angekommen, zweitens, wenn irgendwo abgestimmt worden ist, wo man sich ziemlich sicher ist, dass man dort nicht abgestimmt hat, dann weiß man eben auch, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Insofern war Dudes Einlassung durchaus, fand ich, ja, korrekt. Ja, ich fand auch, dass es einen gewissen Punkt getroffen hat, aber ich möchte noch mal eins zu bedenken geben. Es gibt bestimmte Gründe, warum Klarnamen gefordert werden. Alleine das Szenario, was Dietok bisher aufgeführt hat, mit dem Missbrauch von nicht genutzten Invite-Codes. Das heißt, es sind ganz viele Codes rausgegangen. Viele davon haben sich noch nie bisher am System angemeldet. Von denen, welche zu verwenden, um Sockenpuppen zu erzeugen, kann nicht erkannt werden von niemandem, der das System selber beobachtet. Er kann immer seinen eigenen prüfen. Ich kann den von Monopol prüfen, von allen, die ich kenne, ich kann die anrufen. Das hilft aber überhaupt nicht, wenn man geschickt diese Mengen von Sockenpuppen dort hat. Und die sind möglich im jetzigen System. Das heißt, es gibt auf das jetzige System einen Angriffsvektor, der erfolgversprechend ist, der eine echte Manipulation der Wahlen erlaubt und der auch durch die Klarnamen nicht behoben würde. Ich habe hier vor mir ein Buch liegen, Evaluation of Electronic Voting Systems von Melanie Vollkammer. Das ist eine Professorin in Darmstadt, die sich nur mit Electronic Voting hauptberuflich beschäftigt. So, und nach dem Verfahren wäre Liquid Feedback von vornherein unten durch, weil es eines der wichtigsten Kriterien der Nachvollziehbarkeit nicht gewährleisten kann, so wie es jetzt implementiert. Feedback, was unten durch ist, oder ist das eine unsere spezielle Art und Weise, die Akkreditierung durchzuführen? Unsere spezielle Art und Weise, Akkreditierung durchzuführen. Also wenn man jetzt hingehen würde und würde das mit so einem Urnenverfahren machen oder sonst wie mit einer separaten Überprüfung und jeder Benutzer müsste sich sozusagen als Teil der Akkreditierung mindestens einmal selber anmelden, dann hätten wir das Problem nicht mehr. Also da würde ich am ehesten auf den Vorschlag von Martin da zurückkommen, wenn man nämlich jeden zwingt, persönlich irgendwo, also nicht per Default, wenn man Parteimitglied ist, sondern persönlich zu entscheiden, erscheinen auf so einer Versammlung, zum Beispiel Parteitag, und sich dort zu akkreditieren, dann wird es schon sehr, sehr viel schwieriger, ein paar hundert Pseudonyme zu erzeugen. Ich meine, ich kann mir auch Personalausweise drücken und falsche Bärte und so ein Zeug. Aber das ist sehr viel aufwendiger, als so in Weißcode klauen. Und damit wird der Angriff sehr viel komplizierter und das System dadurch sicherer. Da möchte ich, kann ich einfach einwerfen? Das hatte ich vorhin schon angemerkt. Du gehst dann aber wieder davon aus, dass die Admins tatsächlich die Accounts nach der entsprechenden Liste erstellen und nicht noch welche hinzufügen. Also vertraust du wieder einer wahrscheinlich relativ kleinen Gruppe von Admins. Das, dann hättest du das gleiche Problem wie heute. Entschuldige, Martin. Das stimmt nicht. Wenn das wirklich auf einer Versammlung passieren muss, wenn du beeinträchtigst, auf welcher Versammlung das passiert ist, dann kannst du immer, dann hast du immer eine leichte Überprüfungsmöglichkeit. Du vertraust dann den Versammlungen und nicht irgendwelchen Leuten. Das ist schon noch eine andere Qualität. Ja, aber wenn jetzt der Verantwortliche für die Akkreditierung auf dieser Versammlung trägt einfach 2-3 Accounts mehr ein und sagt, hier war irgendwie Peter Müller und hier Arne so und so, die waren auch da und haben sich auch akkreditiert, trägt die noch zusätzlich ein und legt diese Accounts selber an. Wie findet man das jetzt raus? Findet man nicht raus. Gar nicht. Aber es sind nur 3. Wenn er hier im Hochdonnerskreis versucht, 30 anzulegen, dann fliegt er auf. Ja, im Verhältnis zu einem Parteitag, also wenn ich auf einem Parteitag irgendwie einen nennenswerten Anteil von Stimmen generieren will, dann müsste ich vorher irgendwie wirklich Leute physisch dahin treiben, die dann in meinem Sinn abstimmen. Wenn ich elektronisch vorgehe, dann kann ich möglicherweise ein paar hundert oder sowas kapern. Das ist eine ganz andere Qualität, die dadurch erreicht wird, ne? Ich wollte nur kurz Bescheid geben, ich muss mich leider aus der Diskussion zurückziehen und bedanke mich für die schöne Diskussion und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, danke dir, dass du da warst, war sehr interessant und interessant auch, dass man durch so eine Diskussion sogar eine Meinungsänderung herbeiführen konnte. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bye. Pseudonymen Abend. So, jetzt habe ich aber was unterbrochen. Wer war denn eben gerade unterwegs? Wortmeldungsliste haben wir ja nicht mehr so richtig. Ja, rätsche ich da nochmal rein mit Wahlcomputern. Das ist aus meiner Sicht, ist das so ein Kampfbegriff. Also es sagt irgendwie jedem was, weil CCC und Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, dass für den Bürger die wesentlichen Schritte, also der Wahlhandlung und des Ergebnisses, nachvollziehbar sein müssen. Es begründet sich mit dem Grundgesetz, wonach alle wesentlichen Schritte der öffentlichen Überprüfbarkeit unterliegen müssen. Und da ist ein Unterschied zwischen dem Liquid Feedback und der Bundestagswahl. Da gehe ich hin mit meinem Wahlschein bzw. einem Perso. Ich werde, ich kriege diesen Wahlzettel, ich werde aus der Wählerliste ausgetragen, dann gehe ich in die Wahlkabine, wo keiner mir über die Schulter guckt, und dann mache ich ein Kreuz oder schreibe nie wieder oder esse den Zettel auf und dann werfe ich ihn ein. Das Modell, was wir jetzt haben, ist, dass jede Entscheidung, also das Kreuz, was ich gesetzt habe, irgendwie offen ist. Und das ist halt, wie gesagt, der Knackpunkt. Es ist nicht nur die Stimmabgabe, dass ich die Stimme abgegeben habe, öffentlich, sondern es ist auch meine Entscheidung öffentlich. Und das ist für mich persönlich ist das ein Riesenproblem, weil ich bin mal aus Datenschutzgründen in diese Partei eingetreten und muss mich jetzt hier irgendwie intern wahrscheinlich nackig machen, ich nicht. Das ist auch ein gewisser Widerspruch, weil auf der einen Seite wird mit dem Verfassungsgerichtsurteil, was einen Prinzip von geheimen Wahlen sehr hoch aufgehängt hat, mit der Nachvollziehbarkeit für alle, damit wird argumentiert, gesagt, wir müssen das genauso machen für unsere internen Abstimmungen, hier Bundesverfassungsgericht. Auf der anderen Seite wird ein anderes Kriterium, eben sagen wir, diese freie Entscheidung, die ja auch immer ein Grundprinzip nicht nur von Wahlen, sondern von Abstimmungen war, dass ich eben geheim meine Stimme abgeben kann, wird komplett über Bord geworfen, das können wir komplett drauf verdichten, das brauchen wir gar nicht. So. Und das passt für mich nicht ganz zusammen. Muss man irgendwie einen Mittelweg finden, meiner Ansicht nach. Das passt auch an einer bestimmten Stelle in diesem angeführten JB-Gutachten nicht so ganz. Und zwar, man sagt, ja, wir brauchen auch die Klarnamen, damit die Mitglieder untereinander in den Diskurs treten können. Da verkennt das Gutachten so meiner Meinung nach ganz klar irgendwie, wenn ich abgestimmt habe, dann möchte ich über die Sache eventuell gar nicht mehr in den Diskurs treten, weil die Abstimmung gelaufen ist. Und wozu brauche ich dazu einen bürgerlichen Namen? Da reicht eine Ansprechbarkeit genauso wie beim Formmailer im Wiki ja völlig aus. Und dass ich irgendwie in die Tür trete und ihn sozusagen gegen seinen Willen anspreche, das kann es ja nicht sein. Spätestens da geht doch diese ganze Argumentation, das ist ja keine juristische Bewertung, das ist eine Argumentation an der Stelle, geht doch völlig an der Parteiwirklichkeit vorbei. Naja, wir müssen nochmal überlegen, was wir da machen. Also es ist schon nochmal ein Unterschied, ob irgendwie auf Staatsebene eine geheime Abstimmung einer Wahlurne gemacht wird oder ob Konzepte entwickelt werden innerhalb einer Partei. Das ist, oder auch im Parlament. Im Grunde soll ja Liquid Feedback sowas wie die parlamentarische Arbeit abbilden und da wird schon offen abgestimmt. Und das ist auch auf Parteitagen so, dass in der Regel offen abgestimmt wird und nicht geheim. Also das ist schon nochmal ein anderer Ansatz. Also dass da so eine gewisse Offenheit da sein muss und man eben auch diskutieren will, gerade in der ersten Abstimmungsphase, wenn es um die Unterstützung von Anträgen geht oder auch um Verbesserungsvorschläge, dann ist es schon sehr wichtig, dass die Leute auch diskutieren können. Ich habe es selber gerade erlebt, in Liquid Feedback, wo es Verbesserungsvorschläge gab bei einem Antrag und da gab es halt jemanden, dessen Nick leer ist, der aber keine E-Mail-Adresse angegeben hat und ich hätte gerne mit dem diskutiert, war nur über Liquid Feedback möglich, da ist es halt ein bisschen schwierig zu diskutieren. Also das ist schon nochmal eine andere Sache. Also Liquid Feedback wird schon noch mehr abgebildet als nur so eine Endabstimmung, die an der Wahlurne passiert. Ja, aber speziell in diesem Fall ist es ja schon sehr schwierig. Also wir haben ja öfters mal von diesen Piraten Beiträge, die ja eine Diskussion lohnen würden, und der ist dann nicht erreichbar. Das finde ich schon richtig das Problem. Und da muss man dann eine Anregung für seine eigene Initiative schreiben und einfach hoffen, dass der die liest. Und dann gibt's keine Quittung, sondern eine weitere Anregung. Das ist ja dann auch ein klarer Missbrauch dieses Systems, ne? Also wer sich im Liquid Feedback sagen als Politiker betätigen will, das habe ich ja im Selbstversuch am Anfang mal ausprobiert, der kommt nicht darum herum, dort eben auch mit einem auflösbaren, also muss entweder ein Pseudonym, was er überall verwendet, dann weiß man sowieso, wer es ist, verwenden, oder sich sonst will auch als Person identifizierbar machen. Sonst ist man dort, dann kann man da zwar abstimmen, aber nicht wirklich etwas bewegen in dem System. Von daher ist die Pflicht zu Klarnamen dort eigentlich relativ. Also wer Delegierter werden will, ich meine, Martin ist ein gutes Beispiel, da muss man wissen, wer das ist, dann kann man dem vertrauen und dann geht er auch stimmen. Und wenn man anonym bleiben will, dann bleibt man eben anonym, dann kann man abstimmen, aber viel mehr kann man nicht erreichen. So, ich finde das aber, ja? Dem stimme ich zu. So, ich finde das aber kein Problem. Wenn es eben Leute gibt, die nicht erreichbar sind, ja, die können dann sich weniger einbringen. Aber zumindest können sie ihre Stimme abgeben, ohne dafür von irgendjemandem hinterher angemotzt zu werden. Ich gebe den Effekt zu bedenken, ich hoffe, den bestreitet keiner. Wenn man auf einem Parteitag ein Ergebnis hat, was sehr knapp ist, und dann sagt jemand, geheime Abstimmung, und dann stöhnen alle, und dann stimmt man geheim ab. Und dann stellt man plötzlich fest, dass die Gegenstimmen mehr werden. Weil die Leute, wenn sie geheim abstimmen, sich eher trauen, Nein zu sagen, als wenn jetzt ganz viele Ja-Karten hochgehen, dann musst du deine Nein-Karte dagegen halten. Also dieser Gruppendruck, der ist da, auch auf einem ganz normalen Parteitag. Deshalb das, was Martin vorhin gesagt hat, der Normalfall wäre die offene Abstimmung, gerade bei hochemotionalen Themen oder bei Dingen, die sehr kontrovers diskutiert werden, wo wirklich absehbar ist oder einschätzbar, in welche Richtung das geht. Da gibt es immer jemanden, der gerne Abstimmung beantragt, genau aus dem Grund, dass nämlich eben die Leute da nicht mitten in ihrer Stammtischrunde die Nein-Karte hochhalten müssen gegen alle anderen und sich dafür rechtfertigen, was weiß ich nicht. Das beste Beispiel davon war ja das Recht auf bedingungslose Teilhabe am Leben, also was ja so ein bisschen das BGE war in Offenbach. Das war auch eine geheime Abstimmung und das war verdammt knapp. Und da müssen wir uns auch mal überlegen, wenn das Argument halt kommt, ja, im Liquid Feedback, und das kam ja von Martin, das Argument kenne ich, ist jeder Politiker. Es macht einen Unterschied, ob ich einfach nur Parteimitglied bin. Ich bin nicht, nur weil ich Parteimitglied bin, gleichzeitig Politiker. Ich bin hier seit 3 Jahren ohne Amt und Mandat gut durchgekommen. Es gibt auch verschiedene Klassifizierungen. Es gibt Politiker auf Landes- und Bundesebene, die können davon leben. Es gibt Politiker auf kommunaler Ebene, die kriegen wenige 100 Euro oder noch weniger als Aufwandsentschädigung. Und da ist es zum Beispiel so, dass zum Beispiel Sitzungen aus Gemeinderäten und so weiter eben gerade nicht ohne weiteres gestreamt werden können. Ganz einfach, weil das keine Politiker im eigentlichen Sinne sind, sondern Bürger, die sich einbringen. Und das nächste Ding, was ich sagen wollte, war, ich weiß nicht, wie ich irgendwie noch vor 2 Jahren auf der LMV abgestimmt habe. So kann es jeder nachlesen, auf Wien Pankow beschlossen, unbestimmte Zeit. Also mit der unbestimmten Zeit ist ja wahrscheinlich nicht okay. Das ist ja in der Diskussion, ich habe das ja gepastet, diskutiert worden. Also das ist vom Tisch, glaube ich. Aber ansonsten kann ich dem leider nicht zustimmen. Also auch Gemeinderäte, Stadträte sind Politiker. Wer für andere entscheidet, ist Politiker und das öffentlich. Aber dass du jetzt sagst, das Stadträte... Hallo, kann ich mal aufhören? Danke. Also es stimmt einfach nicht, wenn du sagst, dass Stadträte und Gemeinderäte keine Politiker sind. Tut mir leid. Da würde ich Martin zustimmen. Ganz kurzer wiederum meinerseits, natürlich sind es Politiker, also ich will das ja nicht bestreiten, bloß, es geht hier um Persönlichkeitsrechte und je tiefer du in die, also je weiter du es runterstufst in dieser Pyramide der Parlamente, desto mehr überwiegen die Persönlichkeitsrechte und ich bin hier einfach nur Parteimitglied und ich bin kein Politiker, auch wenn ich politische Entscheidungen treffe. Also wie gesagt, ich stimme dir nicht zu. Du kannst es runterstufen bei jedem Parlament. Wer für andere entscheidet, hat eine Verantwortung. Und der kann es nicht mit einer Papiertüte über den Kopf tun. Also ich wäre sehr dagegen, wenn halt im Gemeinderat oder auch in einer Bezirksverordnetenversammlung Leute irgendwas im Geheimen mauschen können. Lass mich aber nochmal gerade zurückkommen auf den Punkt, wenn er jetzt auf genau, ich weiß nicht den Namen, CHL, wenn man jetzt wirklich nur Parteimitglied ist und kein Amt hat und auch keins haben will und selber nur mit abstimmen will und nicht möchte, dass alle nachvollziehen können und möchte deswegen mit Personen abstimmen, möchtest du demjenigen dieses Recht absprechen oder findest du, das ist legitim? Das finde ich absolut legitim, weil ganz einfach, ich stimme einfach nur ab und ich bringe mich darüber hinaus nicht weiter ein. Ich sage, das ist okay oder es ist nicht okay. Also ich treffe darüber keine weitergehende Wertung, indem ich selber was einbringe halt. Ja, Martin, und ganz kurz, ich bin leider erst am Sonntag auf dem Parteitag, da quatschen wir nochmal am Rande drüber. Können wir gerne tun. Also ich bin ja da. Welchen Parteitag meinst du jetzt? An dem Bundesparteitag, da bin ich die ganze Zeit. Also wenn du einen anderen Parteitag meinst, bin ich auch auf anderen. Ich meine den Berliner. Okay, dann bin ich auch. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Und zwar in Bezug auf die Tatsache, dass auch Piraten, die... Also, okay, ich werde ein bisschen konkreter. Es gibt auch Piraten, die sich einfach auf anderen Wegen bewegen und trotzdem die Piraten unterstützen. Die Partei sogar, sie sind Mitglied geworden. Sie haben absolut keine Interessen an politischen Ämtern. Sie haben sehr unterschiedliche Bewegungsgründe. Ja, wieso die Piraten, wieso sie die Piraten unterstützen, sei es freies Internet oder BGE. Diese Leute wollen sich nicht öffentlich zeigen und sie werden doch niemals, wie soll ich sagen, sie streben auch nicht danach, irgendwie sich zu zeigen. Sie leben gerne in der pseudo-anonymen Welt und das müssen wir einfach so hinnehmen. Das sind auch unsere Wähler. Ich gehöre auch dazu. Ja gut, das ist aber ein anderer Ansatz. Also ich meine, das sehe ich auch ein, dass man das braucht, dass auch Leute insgeheim abstimmen können, das ist ganz klar. Nur dann muss man halt irgendwas einrichten mit Urabstimmungen oder so. Das Parteiengesetz sieht das ja vor, dass man halt Urabstimmungen auch machen kann. Aber Liquid Feedback ist, glaube ich, nicht der Ort. Also jedenfalls so wie es jetzt ist, ist nicht der Ort für so eine Art von Urabstimmung. Bei Liquid Feedback geht es wirklich darum, parlamentarische Arbeit abzubilden. Und das ist was anderes als jetzt so eine Urabstimmung. Da muss man halt sehen, also muss man halt, den Vorschlag gab es auch von Benjamin Stöcker schon von ganz langer Zeit, dass es auch sowas geben soll wie eine Urabstimmung, dann kann man das sich überlegen, aber Liquid Feedback ist dabei nicht das Tool, wo man das realisieren kann. Ich finde aber gerade, das ist das Schöne an Liquid Feedback, dass es eben nicht nur parlamentarische Arbeit abbildet, denn dort, wo mehrere Delegierte mit ihren Delegierten stimmen, um den bestmöglichen Entwurf für irgendeinen Antrag bringen, da ist das eigentlich fast wie eine parlamentarische Arbeit. Aber dort, wo sich eben auch der einzelne Pirat einbringen kann, genau ohne Delegierte zu sein und ohne für jemanden anders als sich selbst zu sprechen, dort ist es eben auch ein Teil Urabstimmung. Und das ist ja die Faszination des Systems, dass es beides ist. Und durch eine pseudonyme Nutzung, wenn wir denn garantieren können, dass jeder Pirat wirklich Pirat ist und jeder auch nur einmal drin ist, durch eben diese Möglichkeit, pseudonyme Nutzung zu erlauben, behalten wir diese Eigenschaft auch bei. Da bin ich nicht sicher. Also eine Urabstimmung ist schon tatsächlich eine geheime Abstimmung. Und richtig geheim wird es ja nie bei Liquid Feedback. Du hast dann immer noch diese Pseudonyme, wie auch immer du es machst. Also richtig geheim ist es dann doch nicht. Aber reicht es nicht den meisten, so wie es ist? Genau. Das weiß man ja nicht, ob es den meisten reicht. Fragen wir nochmal Miki. Ja, vielen reicht das. Das ist nämlich auch ein Teil der Piraten, die nicht politisch aktiv sind, die weniger helfen, aber die Piratenmeinung verbreiten, unterstützen, die daran glauben. aber sich eigentlich auch nicht in der Lage fühlen, Ämter zu übernehmen oder auch nicht in der Lage sind, in AGs mitzuarbeiten. Ich rede jetzt nicht von Behinderten oder von Leuten, die Komplexe haben. Ich rede einfach von Leuten, die diese Art der Mitarbeit freiwillig gewählt haben und sogar daran glauben, dass es genau so funktionieren kann. Und ich rede hier aus Überzeugung. Ich behaupte mal, dass in fast jeder Gliederungssatzung drinsteht, der Geschäftsordnung der Versammlung, dass auf Antrag eines Mitglieds eine Abstimmung geheim durchzuführen ist. Da setzen wir die hohe Hürde, die meiner Meinung nach absolut zurechtgeht, und wollen jetzt ernsthaft überlegen, ob es denn irgendwelche Mehrheiten gibt, die das eventuell anders sehen könnten. Ich muss dir da widersprechen. Wenn du dir die Satzung und Geschäftsordnung genau anschaust, ist zu erkennen, dass diese Regelung mit der einen Person die geheime Wahl fordert, dass es nur bei Wahlen üblich ist. Bei Wahlen, nicht bei Abstimmungen. Bei Abstimmungen gibt es sehr viel höhere Hürden, weil man eben gerade das nicht will, dass bei Abstimmungen, also nicht Wahlen, sondern bei Abstimmungen geheim abgestimmt wird. Kannst dich vielleicht erinnern, auf dem Bundesparteitag in Offenbach ist tatsächlich nochmal eine Änderung der Geschäftsordnung beantragt worden, weil man gesagt hat, wir wollen doch eine geheime Abstimmung nicht nur durch eine Mehrheit, sondern durch irgendwie 10% oder so, wo dann irgendwie groß ausgezählt werden musste. Aber bei Abstimmungen es ist üblicherweise so, dass es nicht eine Person ist, sondern dass es wirklich also darüber abgestimmt werden muss, ob es eine geheime Abstimmung geben soll. Also ich habe auch schon gegen geheime Abstimmungen gestimmt, aber nicht so sehr, weil ich auf einem Parteitag dagegen wäre, dass es eben geheim ist, sondern weil ich sehen will, wer die abstimmt, sondern mehr, weil es sehr viel Zeit kostet. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor, weswegen die Hürden für geheime Abstimmungen da höher gelegt werden, weil jede geheime Abstimmung so viel Zeit kostet, dass man wieder andere Sachen nicht entscheiden kann. Also es geht ja nicht ums Prinzip der Öffentlichkeit, sondern es geht um die Effektivität der Arbeit. Ja. So besser oder immer noch leise? Gut. Immer laut, also Old Holdy verstehe ich schon die ganze Zeit und jetzt noch lauter. Ja, Offenbach, bitte, weil es einmal passiert ist, das geht überhaupt nicht. Wenn man Minderheitenschutz ernst nimmt, dann geht dieses Quorum für geheime Abstimmungen überhaupt nicht. Ich verstehe völlig, dass das länger dauert und dass das Zeit kostet und dass man Angst hat, dass Trolle da irgendwie das Ding filibustern und was weiß ich nicht was. Das passiert aber de facto ja eigentlich nicht. Ich gestehe da ernsthaft zu, wenn jemand sagt, ich möchte das Ding geheim abgestimmt haben, und ich habe da auch schon derbe einen für drüber gekriegt, das hat dann bitte so zu geschehen. Also bei dem Troll habe ich sogar ein Beispiel. Das gab es auf der letzten LMV in Berlin. Gab es einen solchen, also wo ein Antrag war, wo offensichtlich war, dass der niemals durchkommt, und dann hat er gesagt, ja, aber ich würde es jetzt unbedingt noch geheim machen. Ja, dann ist das so, egal wie viel Zeit und Geld das kostet. Ja, das war am Ende des Parteitags, was den Parteitag ohnehin schon verlängert hat, und es wurde halt abgelehnt und dadurch nicht durchgeführt, aber ja. Ist Geld und Zeit ein Argument, einen Antrag abzulehnen? Nein, man will einfach keine geheimen Abstimmungen. Es ist auch geheime Wahlen, ja, da reicht eine Person, das zu beantragen. Und es steht sogar im Parteiengesetz, dass Wahlen geheim sind. Aber es steht im Parteiengesetz nicht, dass Abstimmungen geheim sind. Das Vereinsrecht nennt das zu Recht Beschlüsse. Wahlen und Abstimmungen sind Beschlüsse. Und Beschlüsse haben auf Antrag eines Mitglieds geheim durchgeführt zu werden. Ach, Old Holgi, wir müssen nicht streiten. Es ist nicht so. Guck dir doch die Geschäftsordnung der Piratpartei an. weil Urbach und Plätzchen irgendwas da reinschreiben, ist das nicht plötzlich gesetzeskonform. Nee, also man muss nicht dass die Hürde auf eine Person runter haben, aber man will sehr wohl geheime Abstimmungen auch haben, und zwar dann, wenn es halt wirklich einen Bedarf danach gibt, was meistens nicht der Fall ist, aber in manchen Fällen halt schon der Fall ist. Diese Hürden von irgendwie 10% oder so der Akkreditierten, die das beantragen müssen, ist einfach ein Kompromiss. Es ist ein Kompromiss zwischen Effektivität und eben der Freiheit der Abstimmung, also dass die Leute eben frei von irgendwelchen Repressalien abstimmen können. Völlig frei wäre es, wenn alle Abstimmungen geheim wären. Dann könnten wir allerdings nur irgendwie 10 Sachen beschließen auf dem Parteitag. Deshalb geht das nicht, und es ist meistens auch nicht notwendig. Deshalb macht man eben so einen Kompromiss. Das ist eigentlich eine sinnvolle Geschichte. Nur ist die leider halt in Liquid Feedback nicht möglich, um mal hier die Kurve wieder zu kriegen. Also ich finde, genau diese ganze Aufwandsargumentation greift halt nicht, weil in Liquid ist halt, also geheime Abstimmung können wir sagen, entweder sagen ist oder ist nicht, und das ist jetzt kein Aufwandsargument, weil wenn wir es ermöglichen, dann haben wir den Aufwand gehabt, und egal wie oft wir es nutzen, oder wir ermöglichen es halt nicht. Dann haben wir weniger Aufwand, aber dann können wir es auch nie machen. Im Liquid scheitert es schon an der praktischen Umsetzung. Man ist da halt immer pseudonym. Wenn man es wirklich geheim machen wollen würde, dann müsste man irgendwelchen total abgefahrenen Krypto-Scheiß machen, den es halt aktuell nicht gibt im Liquid-Feedback. So wie es aktuell ist, ist es immer maximal pseudonym. Aber für die allermeisten Fälle reicht es. Richtig geheim wäre es erst, wenn das unter dem Abstimmungsergebnis nicht mehr stünde, wer wie gestimmt hat. Und das auch nicht im Datenbankdump auftauchen würde. Dann wäre es natürlich überhaupt nicht mehr irgendwie nachprüfbar, ne? Das ist ja ähnlich. Wir suchen einfach an externe Dienstleister aus, zum Beispiel die, die auch die E-Mail anbieten. Damit haben wir dann auch die Identifizierbarkeit und dann passt das alles. Ja, pass auf, bei jedem